Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Wonderful, just wonderful. Vielen, vielen lieben Dank, Tirdes. Markus, hau rein. Du kannst. Stelle böse Fragen. Ja, ich glaube, wir machen das Board gleich auf, dass wir in den Raum Netzpolitik gehen, dass dann auch Leute aus dem Zuhörerraum reden können. Wir haben ja jetzt gerade wieder aktuell das Thema Staatstrojaner. Also der Bundesstaatsanwalt hat sich geäußert, dass er Staatstrojaner nicht einsetzen möchte, weil er keine Rechtsgrundlage dafür sieht. Und die Berliner Landeskoalition hat gesagt, sie möchten jetzt gerne im EU, im Bundesrat eine neue Initiative starten. Also, das heißt, wir... I think I will disconnect now, but I repeat, vielen Dank, Dankeschön, and have a fantastic evening, everybody, and thank you for allowing me to participate. Yes, thank you, Tiedis, and have a good evening. Thanks, Amelia, good evening. Bye, Amelia. Schon längst zu spät, ist schon weg. Das ist Tiedis, das geht ganz schnell. So, ich werde mich auch ausklinken. Ich muss mein Gehirn lüften. Ich kann nichts mehr denken. Habe ich die Möglichkeit, im Zuhörerraum mal zu fragen, wie es war? Ich glaube, wir sollten am ehesten jetzt die Räume auflösen und alle in den Audience-No-Translation-Raum gehen, glaube ich. In dem Stammraum Netzpolitik. Der Baum ist so groß. Eins drüber von dir aus gesehen. Ach, falsche Richtung. AG Netzpolitik klicken. Ja, oder können wir nicht einfach die Bäume auflösen, die Leute rausschmeißen, also umzwingen? Ein Admin irgendwo. Kann ich machen. Ich warte mal noch ein paar Sekunden. Boah, ist das voll hier. Hey, jetzt geht's los. So, dann, ich glaube, genau, alle aus dem... noch einen. So, jetzt sind's alle da. Genau, alle aus dem deutschen Raum schon mal rüber, dann könnt ihr schon mal Feedback geben. Okay, das Streaming habe ich jetzt beendet, ne? Ja, genau. Dann beenden wir jetzt das Streaming und dann ist das jetzt hier so die Nachrunde. Durch die ganzen Plüdüngs gerade im Hintergrund kriege ich gar nichts mit hier. Was? Bevor wir weitermachen, wenn hier das Streaming beendet wird, hat jemand ein Problem damit, wenn ich fürs Krähennest weiter aufnehme? Schmeiß mal jemand bitte den Kaimi raus. Nein! So, sind jetzt alle da, ihr solltet Blim Blim aufgehört haben. Der Tom Jong macht gerade noch ein bisschen Lärm. Jetzt nicht mehr. Jetzt nochmal ganz, ganz kurz an die gesamte Runde. Ganz, ganz lieben vielen Dank, dass das A überhaupt geklappt hat. Wer immer da überhaupt die Finger drin hatte, hammergeile Aktion. Auch vor allen Dingen, wir haben den Werbeblock völlig vergessen, die Klamotte, nämlich morgen bitte, ganz kurz, gibt es sowas ähnliches ja nochmal mit Peter Altmaier von der CDU. Also ich glaube, das sollten wir öfters machen. Bundesumweltminister immerhin, ne? Aber der muss nicht übersetzt werden. Wollte ich gerade sagen. Hurra! Ja, Politsprech, Deutsch, Deutsch, Politsprech. Das übersteigt die menschliche Gehirnkapazität, das in Echtzeit zu übersetzen. Das geht nicht. Für die Karriere ist es heute absolut total geil gelaufen, finde ich. Feedback von Übersetzern später vielleicht einfach ins Pad oder vielleicht treffen wir uns auch nochmal. Ja, wie ist es für die Leute, die übersetzt bekommen haben? Haben die das jetzt, war das okay für die? Hat das funktioniert? Ich meine, dass die Übersetzer sich toll finden, ist natürliche Sache. Aber wie hat das für die Leute funktioniert? Wollen wir gerne wissen. Das wäre der nächste Punkt. Ich glaube, im ersten Schritt erstmal dürften die Übersetzer selber Kritik äußern. Das haben sie zwischendurch zum Glück immer wieder getan. Nur ich glaube, das hat der Rest nicht mitbekommen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir ein Feedback-Pad aufmachen, dass das jemand hier in den Chat schreibt und dass man da Feedback reingehen kann. Dann könnten wir nämlich jetzt nochmal kurz zu ein paar deutschen Netzthemen kommen. Sowas wie Staatstrojaner, Funkzellenabfrage. White IT und die ganzen anderen Kram, der da im Moment auf uns zukommt. Ich meine, da haben ja die Leute in den Landtagen auch einiges zu tun, gerade auch was den Bereich Inneres angeht. Wie kommst du denn da drauf? War ein Scherz. Und vielleicht kann der Alex kurz dazu was sagen, was er zu dem Vorschlag von der SPD macht. Da gab es ja heute, glaube ich, auch eine Diskussion mit dem AGH dazu. Schön, worum geht's? Um den Staatstrojaner, den Berlin gerne haben möchte. Die Große Koalition hat da mal was beschlossen. Wir beschlossen, ja, wie gesagt, ich bin krank, war die letzte Plenarsitzung noch nicht da. War der Antrag da schon? Ich glaube nicht. Aber eigentlich habe ich da schon ziemlich deutlich kommuniziert, woraufhin sich eigentlich auch der Innensenator bei mir bedankt hatte, dass ihm endlich mal jemand sagt, dass man keinen Trojaner braucht, um Skype abzuhören. Möglicherweise müssen wir die Mitglieder der Koalition noch ein weiteres Mal darauf hinweisen und gegebenenfalls auch noch mal darauf hinweisen, dass ein System, was ein System manipuliert, nicht in der Lage ist, Beweise zu sichern. Interessant ist auch die Frage, ob man dann da mit verdeckten Hausdurchsuchungen arbeiten soll und so weiter. Aber denke, das wird uns das nächste Jahr noch ein wenig begleiten. Okay. Was gibt es denn an den anderen Landtagen noch für Themen, an Netzthemen? Naja, ich meine, was für alle Landtage interessant sein dürfte, ist das neue E-Government-Gesetz, das zumindest bei uns immer wieder diskutiert wird. Ja, genau. Also es gab ja immer wieder verschiedene Entwürfe und der erste Entwurf ist ja im Januar rausgekommen, den wir im Piraten-Wiki geleakt haben. Interessanterweise gab es dazu schon eine Stellungnahme der Bitkom aus dem Oktober letzten Jahres. Es geht halt bei dem E-Government-Gesetz hauptsächlich darum, welche Arten von Schriftformen für gewisse Verwaltungsakte noch erforderlich sind und wie man die dann mit dem E-Pair so unterschreiben kann und für welche Akte jetzt noch eine Unterschrift notwendig ist und was man alles mit dem Pair so machen kann. Und zeitgleich gab es dann auch die Geschichte, wie man das mit dem DE-Mail verknüpfen kann. Tja, und dann gehe ich davon aus, dass sich die anderen Parlamente damit beschäftigen können, wie sie im Bereich Open Data vorankommen und da zumindest mal den Minimalstand von Berlin erreichen. Abgesehen davon droht, haben wir da ja einen radikalen Open Data Verfechter in der EU-Ebene. Ich habe den Namen gerade mal vergessen. Das heißt, wenn wir da jetzt mehr schaffen, dann können wir da ein bisschen das, was uns von der EU von oben verordnet wird, antizipieren und haben dann entsprechend mehr Zeit und weniger Aufwand bei der Umsetzung der entsprechenden EU-Verordnung. Vielleicht jetzt für heute Abend sehe ich nur gerade, dass momentan unsere Innenspezialisten hier nicht vorhanden sind. NetNerd ist leider jetzt auch irgendwie gegangen. Tyler, weiß ich jetzt nicht, ob er davon wirklich was oder dazu sagen kann. Genau für diesen Bereich. Ich bin gerade etwas irritiert. Aber der Patrick ist noch dran. Ich weiß nicht, ob der Patrick dazu noch was sagen will. Hoffe ich doch. Meinst du jetzt speziell das Thema E-Government oder netzpolitische aktuelle Sachen? Also der Alex hat gerade Open Data angesprochen. Das trifft euch ja als Landtag ja auch. Wir haben ja zum Beispiel die Deutsche Digitale Bibliothek, die jetzt zusammen mit der Europeana gestartet ist. Wir haben ein gemeinsames Portal aller Landtage und Berlin macht halt ein recht schönes Open Data Portal, aber die anderen Länder ziehen da halt im Moment noch nicht so nach. Geht da irgendwas in SH? Also die digitale Bibliothek fördern wir hier recht ordentlich. Da ist auch einer der größten Zulieferer in Schleswig-Holstein, kriegt da auch Fördermittel aus Landeshaushalt. Open Data haben wir jetzt mal angefangen als Fraktion, dass wir einen Antrag gestellt haben, doch mal bitte unseren Landeshaushalt wenigstens in Form von Open Data zur Verfügung zu stellen, auch der letzten Jahre, damit wir den mal grafisch so schön aufbereiten können, wie das beim Bundeshaushalt schon der Fall ist. Und das wird gerade in den Ausschüssen jetzt beraten. Na gut, anyway, ich werde mich hier an dieser Stelle ausklinken, vielleicht noch eine heiße mich mit Honig machen und wünsche euch noch eine schöne Diskussion. gute dann Besserung. Danke ich dir, dass du hier warst und wünsche dir auch eine gute Besserung. Tschüss. Ich sehe gerade Orange Bay in der Liste genau zu dem Punkt. Verzeihung, wenn ich ganz kurz stören darf. Aus NRW sehe ich gerade Orange Bay genau, eventuell für diesen Punkt. Aber er antwortet nicht. Nein, ich mache gerade die Fragen für das Fan-Hearing fertig. Sorry, ich war ein bisschen abwesend. Worum geht's? Hallo, Test. Markus, möchtest du noch mal gerade kurz wiederholen, was Alex gerade meinte? Es ging um Open Data und wir haben im Moment auf der EU-Ebene eine Person, die das sehr pusht. Und es ist die ideale Möglichkeit, das in den Ländern auch zu nutzen und dann immer schön darauf zu verweisen, dass die EU ja gerne Open Data machen möchte. Und jetzt kann man ja mal gucken, was hier in den Landtagen so geht. Also wir haben jetzt hier im Landtag gerade einen Antrag SPD-Grüne, Open Government, Open Data. Die versuchen uns da so ein bisschen zuvorzukommen mit dem Thema. Da gab es eine Anhörung und da sind wir jetzt dabei, uns in den Ausschüssen mit unseren Positionen bemerkbar zu machen. Das wird aber ab Januar erst stattfinden. Beziehungsweise ist praktisch jetzt im Moment ein Arbeitsprogramm. Ich hätte noch zwei andere netzpolitische Themen. Ja, also ich würde vorher nochmal zum Thema transparente Verwaltung oder transparenter Landtag so ein bisschen die verzwickte Situation aus Niedersachsen schildern, mit dem Wink, mit dem Zaunfall, dass man uns ja auch am 20. Januar Niedersachsen wählen kann, um dem Abhilfe zu schaffen. In Niedersachsen haben wir und zwar, sage ich mal, die üblichen Dokumente und Protokolle aus dem Landtag natürlich im Informationssystem des Landtags verfügbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in Niedersachsen ist es so, dass die meisten Ausschüsse, also eigentlich alle Ausschüsse, sind erstmal als Standardeinstellung nicht öffentlich. Nur wenn jemand die Öffentlichkeit beantragt, dann sind sie öffentlich und das wird dann auch extra, sage ich mal, ausgeschrieben, so, bra, jetzt gibt's wieder einen öffentlichen Ausschuss, da können Besucher auch kommen und da gibt's die Dokumente nachher auch eventuell auch im Netz. Und das ist natürlich dann so eine Sache, wenn dann, wie in den vergangenen Wochen dann im Landtag debattiert wird, dass man vielleicht Parlamentsfernsehen einführen will oder halt auch einzelne Sitzungen dann auch streamen möchte, dann ist es natürlich, sage ich mal, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber in dem Moment, wo ich die Vordebatten mir nicht mal als Textform verfügbar machen kann, ist es natürlich überhaupt nicht transparentes Handeln, das ich mir als Bürger wünsche. Und da müsste man intensiv gegen vorgehen, beispielsweise durch, sage ich mal, eine Umkehrung dieser Standardeinstellung, dass man sagt, okay, alle Ausschüsse sind erstmal öffentlich, es sei denn, jemand begründet in der öffentlichen Sitzung, warum das nicht öffentlich sein soll. Und da wird drüber abgestimmt. Und wir bräuchten ja ganz klar ein Transparenzgesetz in Niedersachsen. Niedersachsen hat noch nicht mal ein Informationsfreiheitsgesetz. Hier ist wirklich, Open Data, Open Government auf allen Ebenen so ziemlich auf verlorenen Posten. Katha, schön, dass du das ansprichst. In dem Fall ist die große Frage, ist genau diese Regelung, dass Ausschüsse nicht protokolliert werden, in der Geschäftsordnung oder sogar eventuell, was schlimmer wäre, in der Verfassung geregelt? In NRW ist es die Geschäftsordnung. Das meine ich, die Geschäftsordnung. Dann könnte man da höchstwahrscheinlich hingehen, sozusagen, wie es jetzt auch gerade in NRW stattfindet, wo wir gerade selber mit drin hängen, dass wir hingehen und versuchen, nämlich gerade nicht über diesen wahnsinnigen offiziellen pressemedialen Wahnsinnspiraten, wir brauchen Presseweg, gehen, sondern in aller Ruhe hintenrum über die Geschäftsordnung versuchen, Punkt für Punkt, Zug um Zug, diese Ansätze mit einzubringen, damit es überhaupt mal stattfinden kann, weil vorher gibt es halt einzelne Aspekte, die noch gar nicht geregelt waren. Ja, also wir haben uns vorgenommen, direkt, sage ich mal, in den ersten Wochen unsere Geschäftsordnungsänderungsträge einzubringen. Wir haben da auch schon vorher unter den Kandidaten diskutiert, was wir gerne ändern wollen. Und wir haben sogar diese Punkte schon in unseren Wahlprogrammen festgeschrieben, sodass für die Fraktion verbindlich ist, dass wir da unseren Arsch bewegen müssen und da endlich mal was ändern müssen. Und bevor Orange Bay jetzt nämlich reingrätscht, will ich nämlich genau da noch sagen, und wir kriegen nur auf die Fresse, nur aufs Maul, wirklich von vorne, von allen vier anderen Parteien. Und jetzt, glaube ich, kann der Orange Bay was sagen. Ich musste nur gerade schmunzeln, dass du die Geschäftsordnung hier erwähntest. Ich meine, wir können das machen. Wir sind jetzt drin, in Anführungsstrichen. Kata kann das noch nicht. Und sie hat ja gerade letztlich ihr Wahlprogramm, auch das Niedersachsen-Wahlprogramm vorgelesen. Also ich finde es absolut unerträglich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Ausschusssitzungen nicht öffentlich sind. Also das muss die logischerweise Riesenüberschrift über allem sein. Das ist derart intransparentes Regieren in Niedersachsen. Ich finde es unglaublich, dass die Menschen sich das haben so lange bieten lassen. Ja? Und will nur empfehlen, dass ich meine, Nordrhein-Westfalen positiv hinstellen, hin oder her, was diese Transparenz angeht vom Parlament, da sind wir hier einen Riesenschritt weiter, auch wenn es halt in irgendwelchen Unterausschüssen keine Protokolle gibt oder so. Aber dass grundsätzlich die Sitzungen der Ausschüsse öffentlich sind, dass es jederzeit möglich ist, ein Wortprotokoll zu beantragen, dass es eigentlich meistens Wortprotokolle auch gibt, das ist hier seit Jahren schon üblich. Und das muss das Argument sein für Niedersachsen, in den ersten Wochen da die Geschäftsordnung zu ändern und nicht nur Nordrhein-Westfalen vielleicht als Beispiel sammeln, sondern andere auch noch. Da sind wir ja nicht ganz alleine, wo die Ausschusssitzungen öffentlich sind. Aber das muss dann wirklich direkt passieren. Und da drücke ich jetzt schon die Daumen, dass das auch klappt. Also da bin ich bestimmt kein Relativierer, deswegen sage ich auch direkt die Sache mit dem aufs Maul, aber nee, ist schon okay. Du hast voll und ganz recht. Ja, das muss mit Druck von Öffentlichkeit. Also wenn die Transparenzpartei in Niedersachsen in den Landtag kommt, was wäre unbedingt, was passiert, da bin ich dann doch von überzeugt. Wenn die Transparenzpartei da auftaucht, dann muss sie auch als erstes dafür Transparenz sorgen. Und ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Druck, dass das dann auch wirklich zu einem zumindest ersten Schritt passiert. Vielleicht nicht direkt komplett, aber dass direkt mehr Öffentlichkeit da ist, das bin ich schon ziemlich von überzeugt, dass da ein Druck gemacht werden kann, der dazu führt. Ja, eine weitere Baustelle in Niedersachsen ist mit Sicherheit auch die direkte Demokratie. Bei uns wurden die Regelungen zur Mitbestimmung seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr angepasst und sind dementsprechend nicht auf dem neuesten Stand. Wenn man sich anschaut, wie viele Bürgererfolgsinitiativen so in Bayern stattfinden und wie viele in Niedersachsen, da wird man staunen. Also die Bayern scheinen da sehr viel Energie reinzustecken, denkt man mal. Aber wenn man sich mal die gesetzlichen Regelungen anschaut, dann merkt man ganz schnell, woher der Wind weht. In Niedersachsen sind die Quoren und die Bedingungen für Volksbegehren oder direkte Demokratie im Allgemeinen unglaublich schlecht und unglaublich unzufriedenstellend. Es ist immens schwierig, sich hier als Bürgerinitiative irgendwo direkt demokratisch einbringen zu können. Und da muss auch unbedingt was geändert werden. Also man sieht da wirklich, dass eine lange CDU-Regierung, insbesondere Innenminister Schünemann auch in einigen Fällen, durchaus Spuren hinterlassen und auch Fortschritt im Bereich Transparenz und Demokratie erschwert haben, um es mal freundlich auszudrücken. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Politisch würde ich vielleicht fast den Tipp geben für den Wahlkampf, wo wir uns immer am klarsten abgrenzen können, ist, wenn es um den Landtag selber geht. Weil selbst Parteien wie die Grünen, die sich so mehr Bürgerbeteiligung so auf die Fahne schreiben, wenn das um sie selbst geht, um den Landtag selbst, um die Transparenz der Arbeit, Öffentlichkeit der Ausschüsse und so, oder auch Finanzierung des Landtags, tun die sich viel, viel schwerer auf einmal immer. Und das ist für uns politisch, glaube ich, das Feld, wo wir am weitesten vorne liegen. Wenn das jetzt um Bürgerbeteiligung geht, werden die anderen vielleicht sogar ähnliche Positionen haben. Ja, ich war gestern auf einer Podiumsdiskussion und da kam auch eine ähnliche Frage, inwiefern unterscheiden sich jetzt die Piraten beispielsweise von den Grünen? Und da habe ich auch ganz klar gesagt, ja, in einigen Positionen, beispielsweise Studiengebühren, gibt es schon Absprachen zwischen Grünen und SPD. Die haben natürlich schon hinter verschlossenen Türen von Anfang an stattgefunden. Und ich habe da auch nochmal ganz klar gesagt, wenn wir Piraten glücklicherweise in der Situation wären, dass wir so ein bisschen das Zyklein an der Waage sind, dann kann sich der Wähler darauf freuen, dass jegliche Form von Verhandlungen öffentlich sein werden. Und ich glaube, das interessiert grundsätzlich die Wähler aller Parteien, was da bei Koalitionsverhandlungen eigentlich gegen was getauscht wird. Weil man hat ja eine Partei wegen dem Programm gewählt vielleicht. Und bei Koalitionsverhandlungen werden dann ja auch zum Teil Ablasshandel gemacht, die vielleicht im Nachhinein dazu führen, dass man die Wahlentscheidung bereut. Und das wäre etwas, was wir, glaube ich, speziell in Niedersachsen auch nochmal an Bereicherungen reintragen können. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Wir haben eine ganz ähnliche Diskussion hier in Schleswig-Holstein gehabt. Da ging es um den Ältestenrat. Und da war auch die Diskussion um die Transparenz, ob man den nicht öffentlich machen kann. Und die Mehrheit wollte das natürlich nicht. Vor allem mit der Begründung, dass irgendwelche Wörter auf die Goldwaage gelegt werden. Und wir haben jetzt so ein bisschen den Kompromiss aus meiner Sicht auch nur halb gut gefunden, dass man wenigstens die Ergebnisse veröffentlicht, ohne einzelne Namen zu nennen. Und das wäre natürlich auch für so eine Geschichte Verhandlungen ein möglicher Kompromiss, dass man quasi einen Livestream, was natürlich wir fordern, nicht durchsetzen kann, dass man zumindest immer ein Update über den Verhandlungsstand gibt laufend. Muss man ja jetzt keine Namen nennen, aber dass immer alle im Bilde sind. Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen die Angst entkräften, dass irgendwelche Wörter, wo man sich mal versprochen hat oder so, zu irgendwelchen untragbaren Folgen führen. Also um das Thema von Andrea jetzt auch nicht einschlafen zu lassen, habe ich gerade ein Pad aufgemacht und wer Lust hat, sich zum Thema iPad zu beschäftigen, kann sich gerne eintragen. Ich würde gerne am Freitag hier im Mumble-Raum ein erstes Treffen dazu machen. Ich würde noch mal zwei netzpolitische Themen in die Runde werfen, wenn ihr Interesse habt. Wenn ich noch ein drittes hinzufügen kann. Okay, aber jetzt darf ich zuerst. Das erste ist Bestandsdatenauskunft. Letzte Woche hat der Bundesrat, also wir haben es geschafft, Schleswig-Holstein zu mobilisieren, Anträge gegen Bestandsdatenauskunft in den Bundesrat einzubringen. Einer davon immerhin ist auch angenommen worden, aber natürlich viel zu wenig. Die Gefahr ist also weiterhin, dass für Bagatelldelikte Ordnungswidrigkeiten ohne richterliche Anordnung IP-Adressen abgefragt und Zugangsdaten rausgegeben werden. Ist jetzt im Bundestag und da müssen wir auf jeden Fall das begleiten, was dazu machen. Vor allem, wenn die erste Lesung im Bundestag kommt. Ich vermute mal, das ist die erste Sitzung im Januar 2013, wo das Thema sein wird. Zweites Thema ist Leistungsschutzrecht. Da haben wir heute. Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, vielleicht kann ich kurz zu dem Thema gerade noch was sagen, wie es hier in Düsseldorf aussieht, also zu Bestandsdatenauskunft. Weil das haben wir hier, wir haben es ja auch eingebracht mit einer netten Debatte, wo man wieder auch ein bisschen die Kompetenz der einzelnen Fraktionen deutlich wurde. Kann man sich auch nochmal nachträglich angucken. Und hier ist der Antrag in Ausschüsse überwiesen worden und wir werden uns Anfang Januar, nämlich am 10., mit dem Thema erstmal im Innenausschuss beschäftigen und ich hoffe auf, wir gucken, dass wir darüber auch inhaltlich diskutieren und wird die anderen Fraktionen vorher auch mit Material versorgen und denen auch vorher eure Debatte in Kiel und die Berliner Debatte zur Kenntnis bringen. Ja, finde ich toll, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben das ja in allen Landtagen eingebracht. Gebt euren Kollegen mal den Beschluss, den wir hier im Landtag gefasst haben, mit SPD auch dabei. Und ich denke, das sollte euch helfen. Genau, das war der Plan, ja. Wir haben hier auch, das ist auch ganz nett, durch die Grünen natürlich auch Support. Die sehen auch viele Sachen zu ändern. Und der Regierungspartner SPD ist da ein bisschen schwerfällig. Aber das habt ihr ja in Kiel, in Schleswig-Holstein auch schon hinter euch. Ja, was bei uns funktioniert hat, war also die Netzpolitiker aus der Fraktion so einzuschalten. Und die haben sich dann wiederum um die Innenpolitiker gekümmert. Also jetzt SPD-Fraktion, ne? Ja, ja. Ja, und der zweite Punkt war Leistungsschutzrecht. Wir haben heute im Innen- und Rechtsausschuss eine Mehrheit für unseren Antrag gegen Leistungsschutzrecht gekriegt. Ehrlich gesagt, es ist der Berliner Antrag, den wir halt hier eingebracht haben. Und das heißt, Schleswig-Holstein wird im Bundesrat Einspruch einlegen. Sehr schön. Spielte da eigentlich die familiäre Verquickungen irgendwie eine Rolle? Weißt du, was ich... Welche meinst du denn? Ja, von dem Herrn van Kleden. Davon weiß ich gar nichts. Da wurde bei Frag den Staat auch, glaube ich, eine Anfrage zugestellt, aber noch nicht beantwortet. Beziehungsweise beantwortet mit der Antwort, man könnte zu familiären Verzwickungen da in dieser Sache keine Auskunft erteilen, weil dies die Entscheidung beeinflussen könnte. Ich denke, das ist eine recht eindeutige Antwort. Ja, fand ich eigentlich auch. Deswegen könnte ja sein, dass das jetzt auch schon da zur Meinungsbildung mit beigetragen hat. Also Hintergrund ist, dass der, kriegt die Vornamen jetzt nicht genau hin, ich glaube Arndt und weiß jetzt nicht genau, also einer ist auf jeden Fall Staatsminister im Bundeskanzleramt und um den ging diese Informationsfreiheitsanfrage, ob der halt beteiligt ist an dem Papier oder nicht. Und der ist der Bruder von dem Frank Lenn aus dem Springer Verlag, der halt mit Käse zusammen halt so der extreme Befürworter dieses Lastenschutzrechts war oder ist. Also das hat aber keine Rolle bei unserer Beratung heute hier gespielt. Okay. Katha, wolltest du noch ein drittes Thema machen? Ja, wenn niemand sonst noch was zu ergänzen hat, würde ich gerne nochmal was zum Thema White IT in Niedersachsen erzählen, weil im vorherigen Gespräch ist immer wieder so ein bisschen die Sprache auf Clean IT. Das ist eine Sache, die sich auf EU-Ebene abspielt, zu sprechen gekommen und ab und zu haben sich Leute versprochen und White IT gesagt. Das passiert öfter mal. White IT ist aber tatsächlich kein EU-Projekt, sondern ist ein Projekt, das in Niedersachsen verwurzelt ist und vom Innenministerium, sprich Innenminister Schünemann, auch mit angestoßen wurde. Das Projekt hat netzpolitische Relevanz. Und zwar in der Hinsicht, dass es sich hier um ein Forschungsprojekt handelt, bei dem unterschiedliche Internetdienstanbieter zusammen mit beispielsweise der Niedersächsischen Ärztekammer und beispielsweise mit dem Innenministerium zusammen sich Lösungen überlegen wollen, wie sie die Verbreitung von dokumentiertem Kindesmissbrauch im Internet einschränken wollen. Und da hatte der niedersächsische Innenminister die Idee, eine Initiative zu unterstützen, die unter anderem vorsieht, Hash-Filter einzubauen. Hash-Werte sind so eine Art Fingerabdruck, den ich erstellen kann von einer Datei, beispielsweise von einem Bild. Und dann kann ich Datenhalden danach absuchen. Es gibt jetzt schon Datenbanken, wo Bilder mit dokumentiertem Kindesmissbrauch irgendwie verzeichnet sind. Das sind dann die Datenbanken, die dann halt von der Polizei genutzt werden, wenn Rechner beschlagnahmt werden und so weiter und so fort. Die Idee des Innenministers ist jetzt aber, dass man generell so eine Art Blacklist einführen könnte mit Hashwerten und dann das Filtern direkt im Netz machen könnte, verdachtsunabhängig bei allen möglichen Inhalten. Und es werden Rechtsgutachten innerhalb dieses Projekts erstellt, ob es beispielsweise möglich ist, so eine Filterung auch bei Smartphones vorzunehmen oder bei Mailkonten oder ob man, was für Gesetze man ändern müsste, um auch an die Cloud von Nutzern zu kommen und da mal präventiv reinzuschauen, was denn da drin ist. Und das ist ja in der Hinsicht bedenklich, dass natürlich bei so einer Blacklist, also bei so einer Zensurliste, sage ich mal, auch alle möglichen anderen Inhalte reinkommen könnten. Das heißt, ich kann nicht ausschließen, dass in Zukunft dann vielleicht Demonstrationsbilder auf dem Index landen und dann geguckt werden kann, in welcher Cloud sich vielleicht politische Aktivisten austauschen über Fälle von Polizeigewalt. Und so etwas wird in Niedersachsen gefördert unter dem Deckmantel, sage ich mal, dass man etwas für die Kinder tun will, so wie immer, währenddessen natürlich gleichzeitig soziale Initiativen, die tatsächlich was für Betroffene tun, natürlich weniger Geld bekommen. Und das ist so eine Sache, die uns in Niedersachsen ganz schön wurmt. Denn solange wir nicht im Landtag sind, können wir da keine Anfragen stellen, beziehungsweise können da wenig machen. Und wir würden uns wünschen, dass auch ein bisschen mehr, sag ich mal, dieser Fokus auf Index so ein bisschen auch runtergebrochen wird auf Forschungsprojekte, die wir auch im Bundesgebiet haben, die mindestens genauso bedenklich und gefährlich sind. Denn in dem Moment, wo so ein Projekt wie White IT so weit geht, dass konkrete Rechtsgutachten erstellt werden, welche Gesetze denn geändert werden müssen, um in Deutschland solche Überwachungsmaßnahmen im Netz durchzuführen. Das ist ja schon sehr konkret und bedrohlich, wie ich finde. Ja, volle Zustimmung. Und vor allem wird dieses Einfallstor dazu führen, dass sie vor allem natürlich erstmal Urheberrechtsverstöße da blacklisten werden. Ich möchte dazu mal eine Frage kurz stellen. Nach meinem Verständnis, Niedersachsen, das ist ja eigentlich eher Landesthemen. Das Internet ist ja größer als Niedersachsen. Warum ist das so ein Thema für Niedersachsen mit dem White IT? Ja, also das ist deshalb ein niedersächsisches Thema, sage ich mal, weil das niedersächsische Innenministerium da seine Finger im Spiel hat. Und das niedersächsische Innenministerium sollte theoretisch der Kontrolle des niedersächsischen Parlaments bzw. des Landtags unterworfen sein, im Idealfall. Und es ist deshalb ein niedersächsisches Projekt, sage ich mal, weil die Finanzierung auch zum Teil vom Land kommt, beziehungsweise die politische Initiative vor allem auch von Vertretern der Landesregierung beziehungsweise vom Innenministerium kommt. Es ist in der Hinsicht aber, da hast du vollkommen recht, eher, sage ich mal, bundesweites oder europäisches oder globales Thema, denn da wird Forschung oder Technologie gezielt gepusht oder halt auch geguckt, wie man Filtertechnologie auch, oder wie man Gesetze so anpassen kann, dass Filtertechnologien legal werden im Bundesgebiet. Und das wirkt sich natürlich nicht nur auf Menschen in Niedersachsen aus. Und da sehe ich halt auch ein kleines Problem, sage ich mal, oder ein großes Problem bei diesem Forschungsprojekt, dass diese Rechtsgutachten, die gemacht werden, da geht es natürlich nicht um Landesrecht, da geht es um Bundesrecht, da geht es zum Teil um Fragen, die das Grundgesetz berühren. Und aus meiner Sicht ist das natürlich eine vollkommene Übertretung der Kompetenz des Innenministeriums. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich bedenklich ist, dass in keinster Weise bei solchen Projekten vorher geprüft wird, ob da nicht Grundrechtsprobleme entstehen können und warum da überhaupt Landesmittel investiert werden sollen in sowas. Also ich würde mich freuen, wenn auch Menschen außerhalb von Niedersachsen da mal ein Auge drauf haben, beziehungsweise kritische Fragen auch an Vertreter der entsprechenden Parteien stellen, denn das ist aus meiner Sicht ein Projekt, das sollte es überhaupt nicht geben. Niedersachsen nicht geben, ne? Nee, das Projekt. Ja, aber vor allen Dingen in Niedersachsen halt nicht, weil es eigentlich nicht nach Niedersachsen gehört. Das ist von der Kompetenz her eigentlich eher im Bund angesiedelt oder so. Ja, aber das Problem, das ich sehe, ist, dass wir ebenso wie in Niedersachsen auch auf Bundesebene, aber auch auf EU-Ebene, das haben wir ja auch in der Diskussion vorhin angesprochen, kaum Kontrolle sowohl der Zivilgesellschaft oder auch, der Opposition haben, dass da manchmal Sachen befördert werden, die von Anfang an nicht darauf ausgerichtet sind, grundrechtskonform zu sein, um es mal freundlich zu formulieren, sondern wo von Anfang an klar ist, wenn wir diese Technologie umsetzen wollen, dann müssen wir Gesetze anpassen, dann müssen wir Grundrechte abbauen. Und das ist natürlich hochgradig kritisch, sage ich mal, wenn eine Landesregierung, aber das wäre auch kritisch, wenn eine Bundesregierung, sage ich mal, in diesem Bereich sagt, wir machen jetzt mal was gegen, wir forschen jetzt mal so ein bisschen an Internetfiltern und machen das auch noch mit privaten Dienstleistern. Und da muss man sich auch überlegen, dass zum Teil diese privaten Dienstleister, die auch mit im Boot sind bei solchen Projekten, das macht nicht der Staat alleine, sondern auch, in dem Fall sind beispielsweise auch Antivirenhersteller oder Antivirensoftwarehersteller mit im Boot. Die haben natürlich auch Eigeninteressen oder, das Innenministerium hätte andere Interessen, als wenn ich jetzt beispielsweise ein sozialer oder an sozialen Fragen interessiertes Ministerium drin hätte, was vielleicht die Frage Bekämpfung von Kindesmissbrauch ganz anders angehen würde. Vielleicht würde da eher gesagt dann, warum finanzieren wir nicht ein Projekt, was den Betroffenen tatsächlich hilft? Aber wenn so etwas beim Innenministerium angesiedelt wird, wird halt eher gesagt, wir müssen es filtern, dann sehen wir es nicht, dann passiert es auch nicht. Ja, hat da ganz recht, das hier anzubringen, das Thema, weil es geht wirklich sehr weit, es geht deutschlandweit, europaweit und man muss auch immer dran denken, er hat halt Kontakte, also ein Ministerium ist ja nicht, auch wenn es ein Landesministerium ist, von einem Bundesland, die Kontakte hören nicht an der Landesgrenze auf Und gerade Herr Schünemann ist immer auch recht weit außerhalb von Niedersachsen unterwegs. Und das ist tatsächlich zu befürchten, Katja, ich weiß nicht, ob du da schon mal drauf geachtet hast, wer das, den Vorsitz in der Innenministerkonferenz im nächsten Jahr haben wird. Das ist nämlich der Herr Schünemann. Und der wird mit Sicherheit auch versuchen, dieses sein Lieblingsprojekt, sofern er denn Innenminister bleibt, weiter zu pushen in dem Rahmen. Es gibt übrigens eine ziemlich nicht so schöne Übersicht unter whiteitzusammengeschrieben.de. Ja, also das, da gab es ja auch so auf dem letzten CCC-Kongress im letzten Jahr einen ganz interessanten Vortrag von Christian Bahls, der Vorsitzender von MOGIS, vom MOGIS e.V. ist. Das ist ein Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren, der sich, wie der Name schon sagt, für eine effektive Bekämpfung von Kindesmissbrauch einsetzt und gegen Internetfilter. Und der Christian Bahls hat versucht, mal in dieses Projekt einzusteigen und hat gesagt, hier, ich bin eine Betroffenengruppe, es geht hier doch um Bekämpfung von dokumentiertem Kindesmissbrauch. So, hallo, hier bin ich, kann ich mitmachen? Und er war zuerst im Lenkungskreis, da hat er mitgemacht und konnte dann so auch Dokumente bekommen und einsehen, und dann wurde er irgendwann unbequem und dann wurde ein Lenkungskreis Plus gegründet, wo alle Mitglied waren, bis auf ihn, so wie ich das verstanden habe. Und das war ihm auch irgendwann, also es war offensichtlich, dass bei den Projekten nicht wirklich Interesse bestand, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch andere Lösungen sehen oder vielleicht auch im Hinblick auf Datenschutz und Privatsphäre eine andere Vorstellung haben als das Innenministerium. Und er ist aus diesem Grund auch irgendwann, ich glaube vor 2 Monaten, zurückgetreten und hat gesagt, ich mache bei dieser Veranstaltung nicht mehr mit. Das ist eh so ein bisschen Feigenblatt, wenn ich da mitmache. Und das ist, also ich finde, das verdeutlicht es auch noch so, in dem Moment, wo eine Nichtregierungsorganisation da mitmacht und dann das da nicht auf offene Arme stößt, sondern sagt wird, okay, wir arbeiten jetzt einfach in eine andere Richtung, dann ist das bedenklich. Ja, kann vielleicht zu dem White IT noch sagen, dass es ist jetzt nicht unbedingt eine Entwarnung. Also es hängt sehr stark an dem Minister. Der ist wirklich sieht das, soweit ich mich richtig erinnere, als sein Projekt und treibt das, soweit es geht, nach vorne. Es gibt auf EU-Ebene eine Konsultation gerade, was mit der Kommission, der Europäischen Kommission, nennt sich CEO Coalition. Da geht es auch darum, dass Untertitel How to make the Internet a better place for kids. Grausamer Untertitel. Da wurde jetzt auch gerade in diesen Tagen diskutiert über Filter, über Responsibility jetzt von Social Networks und all diesen Geschichten. Und da gibt's schon auch kritische Stimmen. Und da wird zwar auch von Filtern gesprochen, die aber, ich sag mal, sowieso schon im Einsatz sind im Bereich Clouds und solchen Dingen, jetzt halt nicht Facebook und so weiter, was die da schon rausfiltern, aber nicht jetzt irgendwie netzintern, also immer beschränkt. Und da wird auch darauf geachtet, dass man jetzt nicht drüber spricht, dass jetzt irgendwelche das gesamte Netz halt gefiltert wird, sondern in kontrollierten Bereichen, wie gesagt, was am weitesten geht, sind sicherlich Clouds. Das wäre was man mal ein bisschen öffentlich machen muss, was da alles für Filtertechnologie drinsteckt. Wieder ein eigenes Thema. Aber Netzfilter als solche werden da abgelehnt. Ich würde Netzfilter auch generell ablehnen. Ja, keine Frage, klar. Ich bin halt gerade ein bisschen hellhörig geworden, als du gesagt hast, Netzfilter als solche, weil das ist ja auch gerade im Bereich Netzpolitik, sind diese zwei Worte als solche echt ein Problem. Inwiefern? Es gibt zum Beispiel im Patentrecht die Ausnahme für Software, dass Software nicht patentiert werden darf als solche. Das heißt, sobald ich das irgendwie mit Hardware kombiniere, habe ich ein Softwarepatent. Und das ist halt genau das, was jetzt in der letzten Woche verabschiedet worden ist vom EU-Parlament. Okay, ich habe das jetzt einfach von mir persönlich aus benutzt, also nicht irgendwo aus einem juristischen Schriftstück rausgenommen, diese Formulierung. Ich weiß, was du meinst, stimmt. Also Netzfilter grundsätzlich, aber grundsätzlich ist juristisch auch wieder offen. Also niemals vielleicht, könnte man auch sagen, sollten die eingesetzt werden. Na, ganz so einfach ist das nicht mit den Netzfiltern, weil die Provider zunehmend Traffic-Probleme haben. Das heißt, sie haben Kapazitätsprobleme. Sie müssten eigentlich viel mehr investieren. Doch um investieren zu können, müssten sie mehr Geld einnehmen, ja, oder ihre Beiträge erhöhen. Und damit sie diesen Traffic kanalisieren können, routen können, müssen sie zwangsläufig zum Teil filtern, um eben bestimmte Datenpakete ja einigermaßen gleichmäßig transportieren zu können. Also sie müssen ein Netzmanagement machen und das können sie allerdings nur, wenn sie relativ tief in die Datenpakete hineinschauen. Also es ist ein Problem, deswegen kann man einfach nicht sagen, ich kann nicht filtern, weil dann das Netz zusammenbrechen würde, beziehungsweise die Übertragungszeiten ein echtes Problem werden würden. Also es wird ja heute schon überall gemacht. Ja, obwohl, da würde ich widersprechen. Also ich meine, du hast gesagt, man muss tief in die Pakete gucken, um, sage ich mal, Traffic-Probleme zu lösen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht so. Also es macht ja schon einen Unterschied, wie viele Layer du tiefer gehst, also wie viele Höhlen das Paket du auspackst. Und es gibt Anbieter, die filtern ja beispielsweise danach, was für ein Protokoll benutzt wird. Manche Protokolle werden ja eher für File-Sharing zum Beispiel benutzt, andere sind halt eher so Videosachen, die traffic-intensiv sind. Und da reicht es beispielsweise, die ersten paar Layer sich anzugucken, also zu gucken, was für eine Art Datenpaket ist das. Aber es ist natürlich schon ein Eingriff, sage ich mal, wenn ich als Verbraucher, ich bin ja beruflich eigentlich Verbraucherschützerin, mir einen Internetzugang bestellt, gekauft habe, beziehungsweise den bezahle und da von Anfang an in irgendeiner Weise Transparenz dokumentiert wurde, dass ich da jetzt nicht normales Netz habe, sondern gewisse Einschränkungen habe. So irgendwo im Kleingedruckten verstecken, so ja, Sie können sich, also Sie können hier so und so viel Traffic erzeugen oder ja, am besten noch unbegrenzt, aber bitte nicht das und das und das und das. Das finde ich, ist ja schon eine Einschränkung der Freiheit irgendwo. Also dass man Spam-Probleme hat als Netzwerkbetreiber, ist mir schon klar, aber es gibt da schon eine sehr große Spannbreite zwischen dem, was, sage ich mal, Meta-Anbieter macht, um technische Probleme im Griff zu bekommen. Und wenn ein Großkonzern anfängt, beispielsweise aus eigenen ökonomischen Interessen beim Netzausbau zu sparen und das auf die Kunden umlegt, indem er sagt, ja, also die paar Leute, die ein bisschen mehr Traffic brauchen, ja, ach, die will ich als Kunden gar nicht so dringend. Und das ist ja schon so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft. Ja, hast du recht, aber nochmal auf die Protokolle zurückzubekommen, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, hier so eine Chat-Übertragung mache, wie jetzt, eine Voice-Chat-Übertragung, dann kann eine Verzögerung ja nicht stattfinden. Ja, wenn ich da die Datenpakete verzögert route, dann ist eine Sprach-Chat-Übertragung nicht mehr möglich. Und deswegen müssen sie relativ tief in die Layers reinschauen. Ich glaube, das ist der fünfte oder sechste Layer, wo sie reinschauen müssen, um welches Protokoll es sich handelt. Und insofern müssen sie schon tief reingehen und dann sehen sie natürlich auch mehr. Und das ist halt ein Problem, was zum Teil auch ganz, und da gebe ich dir vollkommen recht, von den Großkonzernen, das heißt von den Backbone-Betreibern ja auch heftig genutzt wird. Und dagegen, ja, das muss man auch mal an die Tagesordnung bringen oder in die Öffentlichkeit bringen und das zu erklären versuchen. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, so eine Art YouTube-Video zu machen, um hier so ein bisschen das darzustellen, wie das funktioniert. Aber es ist sehr mühselig, gebe ich zu. Und mal schauen, wenn es fertig ist. Was das Problem halt ist, dass sich in Deutschland und nicht nur hier, sondern diese, das ist eigentlich weltweit zu bemerken, Validierung stattfindet. Das heißt, die vielen kleinen Provider, die werden verschwinden mit der Zeit und es finden so Oligopole statt, eine Oligopolbildung statt. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, was man sicherlich im Auge behalten muss. Also es gibt ja jetzt schon DPI im großen Stil. Also es sind ja vor, glaube ich, 3-4 Monaten die Zahlen rumgegangen, wie viele E-Mails eigentlich von den deutschen Geheimdiensten mitgelesen werden. Und die machen das halt auch über die Packet Inspection bei den Carriern. Also es gibt sozusagen die Anbieter, die mehr als 10.000 Nutzer sozusagen mit dem Internet verbinden und die müssen gewisse Lawful Interception Standards anbieten. Das sind ungefähr 70 Anbieter in Deutschland und da wird halt nach dem ETSI-Standard der Traffic mitgelesen, sodass die deutschen Geheimdienste halt vollen Zugriff haben auf den Traffic und dann filtern sie halt dort genauso, wie man sich das halt ganz doof früher vorgestellt hat, mit Wortfiltern nach E-Mails. Du hast auch gerade ETSI angesprochen, also vielleicht noch, also DPI, die Packet Inspection für die Leute, die jetzt gerade nicht folgen können. Das bedeutet, dass ich mir das Paket ganz genau angucke und zwar in seiner Vollständigkeit. Das heißt, dass ich Kommunikation in seiner ganzen Tiefe nachvollziehen und mitschneiden kann. Und da gibt es gewisse Standards für Lawful Interception, das heißt für Strafverfolgung, unter anderem aber eben halt auch Geheimdienste und den ganzen Schmarrn, sage ich mal. Und da wird gerade auch auf EU-Ebene an einem neuen Standard gearbeitet, wie man verschlüsselte Kommunikation in der Cloud abgreifen kann. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich für die Privatsphäre und für den Datenschutz, weil es da ja um vertrauliche Kommunikation geht. Und da ist die Frage, inwiefern wir da uns einen geschützten Raum im Netz bewahren wollen. Und auch die Frage, wie solche Standards eigentlich zustande kommen. Also man liest ab und zu mal immer wieder was in einzelnen netzpolitischen Blogs, aber was ich schade finde, ist, dass das zu wenig in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir haben auch vorhin über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, bei denen es ähnlich ist. Also ob es jetzt iPRED ist, ob es jetzt die Bestandsdatenauskunft ist, das sind alles Themen, die sind hochbrandwichtig, also ne, wirklich wichtig für unsere Zukunft, wie wir Internet erleben, gestalten wollen. Aber was so ein bisschen fehlt, ist die breite Öffentlichkeit. Und ich würde da auch nochmal ganz stark an alle Zuhörer appellieren. Ich glaube, die Lösung dazu, wie wir die Menschen mitnehmen können, ist halt, wie auch gesagt wurde, vielleicht einfach ein YouTube-Video machen und das den Leuten ganz einfach erklären. Worum geht's da? Wie bin ich betroffen? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Einfache, niedrigschwellige Informationen bereit halten und generieren und vielleicht auch kreative Aktionen machen. Also bei Bestandsdatenauskunft gibt es sicherlich eine Menge Ideen, wie man das visualisieren kann, wo man gar nicht so viel Geld oder Technik oder was auch immer braucht. Man braucht vielleicht einfach nur 3 Freunde, die bereit sind, einen Tag lang sich in den Kopf zu zerbrechen, was für eine kreative Aktion können wir machen. Und dann setzt man das um und versucht, ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen. Ich habe gerade nochmal einen Link in das im Chat gepostet. Da gab es halt diese Nachricht, dass 37 Millionen E-Mails kontrolliert worden sind. Wenn man dann nochmal genauer nachliest, kommt halt raus, dass 27 Millionen E-Mails nur die Zahl der E-Mails waren, wo die Stichwörter gefallen sind. Also wo das Wort Bombe dann vorkam oder sowas. Das heißt, sie haben tatsächlich sehr, sehr viel mehr E-Mails kontrolliert, sodass du am Ende dazu zum Schluss kommen musst, dass die wirklich jede nicht verschlüsselte E-Mail, die über das deutsche Netz geschickt wird, einmal auf Stichworte untersuchen. Aber der du hast gerade was Wichtiges gesagt, nämlich nicht verschlüsselte E-Mail. Also genau. Irgendwie ging hier gerade ziemlich viel durcheinander. Also diese Abhörmöglichkeit, diese SINA-Boxen, die jeder E-Mail-Provider, der eine bestimmte Klientenzahl überschreitet, haben muss, die gibt es seit einigen Jahren und da brauchen die nur aufrufen quasi. und sind drin im E-Mail-Traffic. Das hat eher nichts mit Deep Packet Inspection zu tun, weil E-Mail-Kommunikation ist völlig transparent. Da muss man nicht sich in irgendwelche Protokolle oder sowas reinwühlen. Und es ist leider so, dass das halt tatsächlich auch viel gemacht wird. Aber Katha, was du eben sagtest, die Amelia hat es ja mehrfach eigentlich gesagt, die philosophische Debatte muss geführt werden, eigentlich raus aus dem Technik-Klein-Klein, weil das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Da haben wir hier eine Debatte über Netzneutralität, da haben wir über Cloud, da haben wir White IT. Überall gibt's Baustellen, wo man Dinge erklären muss. Filter, Deep Packet Inspection und so weiter. Das sind alles Sachen, da haben die Leute dann sehr schnell keine Lust mehr. Aber die philosophische Debatte, das ist echt nicht einfach. Da suche ich auch schon eine ganze Zeit dran, zu sagen, wie wichtig das Erarbeiten dieses digitalen Lebensraums, wie wichtig das ist und diesen Raum zu gestalten, dass es halt nicht kontrollieren ist und irgendwelche Filter einzusetzen, sondern dass es irgendwie viel, viel mehr ist, was das für uns bedeutet, dass wir nicht anfangen dürfen, da alles zu verbieten, sondern genau das Gegenteil. Wir müssen gucken, wie wir das erlebbar und nutzbar machen für alle, dass sich die Gesellschaft in diesem Raum entwickeln kann. Das ist eine ganz, ganz heftige Aufgabe. Gebe ich dir recht. Ich habe jetzt mal da einen kleinen Link reingestellt um 22:54 Uhr. Und da ist es ein animierte eine interaktive Flash-Animation zum Thema Überwachung allgemeinhin, sehr allgemein gehalten. Aber ich finde das ganz nett, weil der Bürger oder weil man, wenn man da mal so durchklickt, ein sehr schönes Gefühl dafür bekommt, welches Potenzial eigentlich da drinnen steckt und welche Möglichkeiten heute schon gegeben sind und angewendet werden. Schaut es euch mal in einer ruhigen Minute an, das dauert nicht lang und man kann hier fast jedes Objekt anklicken, ist wirklich eine nette Sache. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, wenn man das in die Breite der Menschen tragen kann, solche Dinge, ich glaube, dann hat man auch mehr Erfolg, als wenn man jetzt eine technische Diskussion anfängt, die zum Teil ja außerordentlich komplex und schwierig ist und weitestgehend auf Unverständnis trifft. Okay, an der Stelle würde ich sagen, klinge ich mich mal aus. Vielen Dank an die AG Netzpolitik. War ein schöner Abend. Vielen Dank auch an die Übersetzer und übrigen Beteiligten. Ich hoffe, ihr setzt das weiter erfolgreich fort und ich würde mich freuen, wenn wir so eine Sache wie mit Amelia irgendwie vielleicht in einem Quartal oder so nochmal wiederholen könnten. Jo, einen schönen Abend noch. Jo, schönen Abend noch. Kurze Zwischenfrage bitte. Gibt es das von vorher eigentlich noch irgendwo als Aufzeichnung oder so, weil man es verpasst hat? Ja, das gibt's auch als Aufzeichnung. Das wurde ja auch gestreamt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo der Link nachher landet. Aber es gibt ja jetzt auch jetzt noch eine Aufzeichnung vom Kreimi. Ich glaube, der wird das nachher in. Ja? Wenn ich die Links, ich hatte es ja vorhin schon geschrieben, per Mail bekommen, stelle ich es auf die Bundeswebseite, wo auch die Stream-Links drauf waren. Da findet es dann vielleicht jeder. Das genau, und der Kreimi wollte es auch ins Krennes stellen. Okay, danke. Was da noch geplant ist, ich habe einen Kontakt mit jemandem aus dem CCC und wenn der ist halt zeitlich momentan sehr, sehr eingespannt, aber wir versuchen, dass wir im Februar, so gegen Ende Februar, nochmal das Thema hier im Mumble eine Diskussion machen können. Diesmal auf Deutsch, brauchen wir also keine Übersetzung, ist wesentlich leichter. Und der Mann befasst sich also intensiv mit Telekommunikationsüberwachung, also an den Endgeräten und kann uns hier sicherlich eine ganze Menge erzählen, wie das praktisch abläuft, welche Möglichkeiten bestehen auf den Zugriff von Endgeräten, das heißt auf Telefon, Fax, Fernseher, alles was halt irgendwo über Telekommunikationsleitungen verbunden ist. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen für eine Initiative, die ja im Dunstkreis des Chaos Computer Clubs entstanden ist, ich glaube im letzten Jahr. Die nennt sich Bugged Planet. Das ist eine Übersichtsseite, bei der zusammengesammelt wurde, welche Unternehmen international in solche Sachen verwickelt sind. Das heißt, welche Unternehmen Überwachungssoftware oder Technologien entwickeln und sich beispielsweise bei EU-Forschungsprojekten oder auch auf Bundesebene, aber auch international dadurch hervorgetan haben, dass sie beispielsweise Überwachungssoftware an den Iran geliefert haben oder so etwas aktiv entwickeln und zum Teil auch ja in den politischen Prozess eingreifen wollen, um ihre Verkaufszahlen da so ein bisschen zu stärken. Ich denke, wir müssen noch hoch. Entschuldigung. Ich denke, wir müssen auch sehr viel. Ach, Erkältung. Ich denke, wir müssen auch sehr viel aktiver werden, dass wir innerhalb der Partei heraus möglicherweise Rechtsverfahren anstoßen, damit auch Klarheit geschaffen wird. Zum Beispiel diese ganze, mittlerweile sucht ja fast jede Behörde Programmierer von irgendwelchen Staatstrojanern. Das geht so einfach nicht. Es ist ein Wildwuchs ohnesgleichen und es besteht überhaupt keine Rechtssicherheit der Bürger gegenüber den Behörden. Und ich glaube, da müssen wir aktiv werden, auch in Form, dass wir irgendwelche Klagen einreichen bei allen möglichen Gerichten. Ich glaube darum, wenn wir Aufmerksamkeit haben wollen, dann wird uns dieser Weg wahrscheinlich gar nicht erspart bleiben, denke ich. Das ist meine persönliche Ansicht. Ja, also generell sollten wir alle möglichen Tools nutzen. Ich gebe dir vollkommen recht. Der Rechtsweg sollte niemals ausgeschlossen sein. Und im Endeffekt, wenn wir da sehen, dass etwas verfassungswidrig ist, sollten wir da unbedingt auch Klage einreichen und ja oder Klagen unterstützen, die in diese Richtung gehen. Wir haben natürlich auch durch die Landtagsfraktion jetzt die Möglichkeit, auch Bundesratsinitiativen zu starten oder kleine Anfragen zu starten. Und sag ich mal, wenn im Vorfeld einer Klage nach Material gesucht wird oder nach Angriffspunkten, ist es natürlich spannend, bei den betreffenden netzpolitischen Themen da auch kleine Anfragen zu stellen. Und da würde ich auch nochmal an alle Interessierten appellieren. Es gibt die Möglichkeit, bei den Fraktionen auch aktiv mitzuarbeiten. Und auch wenn man eigene Ideen hat, die vielleicht noch nicht realisiert wurden, anstatt sich zu ärgern, dass noch niemand diese Anfrage gestellt hat, kann man einfach den Vorschlag machen, diese Anfrage zu stellen, beziehungsweise selbst daran mitarbeiten und da auch aktiv an dem politischen Prozess teilnehmen. Denn das ist etwas, was uns Piraten, glaube ich, auch auszeichnet, im Gegensatz zu anderen Parteien, dass wir auch ein bisschen diese Schnittstelle zur Basis wahren wollen, dass Leute auch ohne einen Sitz im Parlament durchaus dahingehend vertreten werden, dass sie viel direkter mitbestimmen und mitmachen können. Und ich glaube, ich hoffe, ich spreche da für alle Landtagsabgeordneten, dass sie sich sehr, sehr, sehr freuen, wenn da mehr Unterstützung auch von der Basis kommt und auch mehr Expertise. Denn wir haben so viele Experten in den unterschiedlichen Gebieten. Wir müssen da mehr Vernetzung haben und auch mehr uns gegenseitig unterstützen, um da auch politisch was nach vorne zu bringen, was bis jetzt leider immer wieder unter den Tisch gefallen ist. Und zwar Datenschutz und eine Netzpolitik für die Menschen und nicht gegen das Netz. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin zumindest bei der Mitarbeit mit den Fraktionen, wenn man jetzt nicht gerade in der entsprechenden Landeshauptstadt wohnt, ist das doch eher schwierig. Wenn ich ganz kurz was fragen darf. Ja, ich hätte um eine nähere Beschreibung gebeten, wo da schon mal Probleme gewesen sind, wenn man das verstehen kann. Ja, ich will das mal definitiv unterstützen, was Katar gesagt hat, da sie jetzt schon für die Landtagsabgeordneten spricht, ist natürlich umso wichtiger, dass sie gewählt wird. Einreichen von kleinen Anfragen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In NRW gibt es das Super Tool Antragsfabrik, wo man in Formular das quasi einreichen kann. Bei uns, wir bauen da noch dran. Bis dahin kann man es in Pad einfach einstellen und uns mailen. Und zum Punkt Bundesratsinitiativen wollte ich nur anmerken, dass wir sowieso schon die ganze Zeit dabei sind, irgendwelche Bundesratsinitiativen im Bereich Datenschutz und Netzpolitik anzuleiern und die anderen schon so die Augenbrauen ein bisschen hochziehen. Deswegen umso wichtiger, dass wir endlich in den Bundestag kommen. Was das ganz kurz angeht, ergänzend dazu möchte ich ganz gerne sagen, dass die Antragsfabrik, die NRW benutzt, auf den Bundesmitteln basiert. Das heißt, wir benutzen das Wiki ganz bewusst und ich würde mal fast behaupten, wenn das Wiki läuft, läuft auch die Antragsfabrik. Ich würde ganz einfach behaupten, wenn die Antragsfabrik läuft, läuft das Wiki nicht. Also nur um das nochmal rein technisch nochmal klarzustellen, wo das Problem liegt. Aber es wäre doof, wenn die Fraktion sozusagen ein eigenes Wiki aufsetzen würde, genau dafür, weil dann könnte man schlecht hingehen und ganz bewusst sozusagen das Ganze für jeden wiederum öffnen, weil es auch im Fraktionswiki natürlich Bereiche geben muss, ja, die besonders, wie soll ich sagen, geschützt werden sollten. Und auf der Bundesebene ist dies natürlich offener. Das heißt also, vielleicht ist da auch die Förderung der Bundes-IT nach wie vor mit eins der Hauptziele. Entschuldigung, das war eine Ablenkung gerade. Also wir arbeiten an dem Problem der Antragsfabrik, weil es auf einem dämlichen Plugin beruht, was halt das Wiki immer zum Absturz bringt. Und deswegen bringt halt die Antragsfabrik immer gerne auch das Bundeswiki down. Jetzt weiß ich, was DPL heißt, dämliches Plugin. Deswegen bin ich ja, gerade... Genau. Dann ziehe ich sofort alles zurück, was ich gerade eben gesagt habe, denn ich wusste nicht, dass dies wirklich daran hängt. Ja, es ist so. Na gut, okay. Gut, also man kann also über schöne Antragsfabriken kann man was an die Fraktionen schreiben. Sieht man dann auch, was damit passiert ist, oder ist das so eine Art Black Hole? Manchmal ein bisschen Verspätung mit dem Eintragen des aktuellen Status, aber eigentlich das schon gemacht. Das liegt auch oftmals daran, die Verwaltung des Landes, ich habe es selber schon erfahren, benötigt manchmal etwas länger dann auch für eine Antwort, weil viel wichtiger eigentlich in der Praxis ist nicht die Frage, die gestellt wird, sondern dass wir dann zukünftig noch viel eher die Antworten, die wir erhalten, auseinandernehmen. Denn was mir persönlich auffällt, ist, dass die Antworten genauso ausweichend sind, wie wir es aus der Politik gewohnt sind. Und dazu müsste man dann halt immer nochmal separat Stellung beziehen. Katha, wie läuft eigentlich die Aktion Männer mit, keine Angst vor Männern mit Bärten? Da macht ihr doch auch was im Wahlkampf, oder habe ich mich da getäuscht jetzt? Ja, schön, dass du es ansprichst. Keine Angst vor Männern in Bärten, beziehungsweise Weihnachten statt Angst ist eine Initiative, die in Hessen gestartet wurde. Und es geht um Folgendes. Also vielleicht ist Freiheit statt Angst den vielen Zuhörern ein Begriff. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Freiheit statt Angst ist der Name der jährlichen Bürgerrechtsdemonstration für Netzfreiheit, die sonst immer in Berlin stattgefunden hat, außer in diesem Jahr. Und die Piraten in Hessen haben schon 2010 mal so eine Aktion Weihnachten statt Angst gemacht und haben eine Demonstration gemacht, bei der sich die Teilnehmer als Weihnachtsmänner verkleidet haben mit Bärten und dann in der Innenstadt gegen Überwachung und auch gegen so ein bisschen diese Terrorhysterie demonstriert haben. Und es ging darum, aufzuzeigen, dass vielleicht bärtige Männer mit Gepäck, mit unbeobachteten Gepäckstücken, wie beispielsweise der Weihnachtsmann, durch Terrorhysterie so ein bisschen dem Generalverdacht zum Opfer fallen. Und der Weihnachtsmann ist ja so ein ganz positiv besetztes Bild, vor allem in der Weihnachtszeit. Und es sollte mal, bei dieser Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie absurd diese Terrorhysterie eigentlich ist und was zu was für Auswüchsen im Bereich Grundrechte das auch führt. Wir sind in Niedersachsen gerade dabei zu diskutieren, ob wir das auch machen wollen und wenn ja, wo. Das ist alles ein bisschen kurzfristig. In Frankfurt am Main wird definitiv eine Demonstration stattfinden. Die Homepage, auf der sich mehr Informationen finden, ist www.weihnachtenstattangst.de. Ach ja, und das findet am 22. Dezember statt. Spannend eigentlich. Niemand äußert sich jetzt zu diesem Thema Weihnachten statt Angst. Ich bin selber gerade etwas irritiert. Wie sieht das denn aus? Ich glaube, hier sind jetzt nicht nur Leute aus NRW oder aus Niedersachsen am Start oder aus Berlin. Haben das die anderen prinzipiell auf der Uhr? Weil es geht ja hier wirklich definitiv um Kernthemen. Ich frage ganz einfach danach. Ja, also ich komme ja aus Hessen und es ist ja hier auch das erste Mal gemacht worden vor 2 Jahren, 2010. Und werde jetzt dann am Wochenende nach Osnabrück fahren, in der Hoffnung, dass die Kata da Weihnachten statt Angst organisiert. Das ist jetzt mit einem aktuellen Link auf der Website. Ich dachte, es wird neulich geupdatet. Jetzt lese ich gerade auf der Domain Weihnachten statt Angst nur noch Demo für den Dezember 2010. Wer hat die Zugriffsrechte? Wer kann das klären? Sofort hingehen, ändern, aktualisieren. Und ich würde jetzt noch ganz dreist sagen, Piraten-Pads. Pads sind in der Hinsicht nicht so richtig gut. Ich glaube, ich sage immer noch, Wiki-Thema Durchsuchbarkeit, Semantik sind da besser. Rein technisch, Verzeihung. Ich wollte es nämlich schon auf der Bundeswebsite verlinken. Markus, hast du da einen Draht zu den Leuten, die es machen? Ich weiß nicht mehr, die haben mich neulich angetwittert. Ja, ich werde die drauf ansetzen. Und das sind ja alles hier Frankfurter Leute. Jupp, und wenn die soweit sind, vielleicht haben sie Grafik 283 Pixel breit oder irgendwas, wo ich draus bauen kann, dann kommt es auf die Bundeswebsite. Ich nehme jetzt das Amelia-Ding raus, Sidebar, und dann habe ich wieder wenig Platz und nach dem Altmaier kommt irgendwas anderes rein. Ich habe ja, also das Kürzeste wäre wahrscheinlich, wenn du es einfach in den IRC-Channel packen würdest. Mach mal du. Ich habe im Moment IRC nicht laufen, nur Java. Also ja, unser LV benutzt noch IRC, ja, das dann immer so als Hinweis. Wir haben es auch noch auf der Website, sogar mit Webchat und allem möglichen. Aber da war zwei Jahre lang nichts los. Also ich bin gerade auf der Homepage, auf Weihnachten statt Angst sehe ich eigentlich nur 2012 und 22. Dezember. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Mit Gedankenstriche, ohne, ich weiß es gerade nicht. Geschriebenerweise. Zusammengeschrieben Weihnacht statt Angst, also nicht Weihnachten, sondern Weihnacht statt Angst zusammen. Die. Es gibt nämlich noch, vielleicht ist es nur falsch verlinkt, wir haben nämlich noch eine andere Seite, wir haben keine Angst.de und da ist noch dieser alte Link drin oder dieser alte Datum 4.12.2010. Ist das nur falsch verlinkt? Höchstens mich treut gerade mein Cache. Cutter, das Ding ist sexy. Sag ich doch. Da gibt es auch ein klasse Video, wo einer der Weihnachtsmänner ein Weihnachtsgedicht vorliest. Das sollte man sich auch unbedingt anschauen, dieses Video. Da wird vom Innenministerium über Pressefreiheit, über Grundrechtsschutz, über Terrorhysterie einmal ein Rundumschlag in Weihnachtsversen erteilt mit der Superkulisse von, ich glaube, 10, 15 Weihnachtsmänner, die mit Bärten bekleidet transparente Weihnachts statt Angst hochhalten. Das ist wirklich herrlich. Und ich glaube, solche kreativen Aktionen brauchen wir wirklich, um den Leuten auch mit einem Schmunzeln im Gesicht zu sagen und vielleicht nicht mit der Moralkeule so, hey, hier geht's um eure Grundrechte und um eure Freiheit. Und das ist wirklich wichtig, auch wenn ihr gerade vielleicht andere Sorgen habt und beim Einkaufsstress für Weihnachten seid, nehmt euch doch mal 5 Minuten Zeit und nehmt den Flyer mit und schaut mal, was ihr draus macht. Da fehlt ja fast nur noch der Aufkleber, ich platz gleich für die Koffer, die man mitnimmt oder die Taschen. Ja, in Hessen gab es übrigens auch eine andere sehr schöne Aktion. Beim Aktionstag gegen Vorratsdatenspeicherung in diesem Jahr haben sich einige Kassler Piraten mit einem super kreativen Infostand in der Innenstadt von Kassel platziert. Und zwar haben sie sich alle so diese weißen Maleranzüge angezogen, die kosten auch nicht viel Geld, und sich so ein bisschen als verrückte Forscher verkleidet und eine Vorratsdatenerfassungsstelle in der Innenstadt aufgebaut mit einer Schreibmaschine, wie so ein Funkmast, der so ein bisschen zusammengebastelt war, und haben mit einem Fernrohr immer so ein bisschen die Passanten beobachtet und gefragt, mit wem sie denn telefonieren, und wollten das alles erfassen. Und ich glaube, so etwas ist viel effektiver als so ein normaler Infostand, weil das ist erstmal was Neues und die Leute schauen erstmal. Und wenn man einfach mal einen Passanten danach fragt, mit wem telefonieren sie eigentlich, oder sich so ein bisschen beobachtet fühlt, dann merken die Leute eigentlich, worum es geht. Es geht wirklich um Überwachung, und Überwachung und Grundrechteabbau sind kein Kavaliersdelikt. Und ich glaube, mit solchen kreativen Aktionen können wir auch langfristig besser punkten. Ja, das war eine klasse Aktion. Ich habe euch mal den Link links gehostet. Ich muss mich verabschieden. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kleine Anmerkung für die Insider. Den Link Piratenpartei Kassel kann ich nicht aufrufen. Da steht, Internet Policy has restricted access to this location. belongs to category violence. Das ist Client bei dir, ja. Nee. Ganz kurz, das ist lustigerweise immer noch die Landtags-IT des Landes Nordrhein-Westfalens und das ist auch Weltklasse, dass genau das passiert. Und wir in NRW haben definitiv das Problem, dass die Landtags-IT, nicht die Landes-IT, die Landtags-IT offensichtlich der Meinung ist, sie wäre Gott gegeben. Das ist aber eine ganz andere Ebene, bei der wir auch einige lustige Fragen jetzt stellen müssen. Also ich weiß, dass die Grünen in Berlin, ich glaube, 15 Jahre für freies Internet im AGH gekämpft haben. Und ich bin mit Alex Morlang in die IT-Abteilung gelaufen und es hat 20 Minuten gedauert, bis das Netz freigeschaltet war. Tja, wäre schön, wenn es hier auch so einfach wäre. Genau, das war der Punkt, was Kaimi gerade sagte, denn in dem Fall haben wir bestimmte Menschen in bestimmten Positionen, die an bestimmten Hebeln Dinge bewegen können, in die eine und die andere Richtung. Und die Sache mit dem freien Mandat und der Ausübung des freien Mandates in diesem Fall: wir waren bis dato sehr entspannt, sehr höflich, sehr zuvorkommend und genau das bleiben wir weiterhin, nur wir stellen dann jetzt demnächst offiziell, öffentlich dann auch die entsprechenden Fragen. Moin erstmal und irgendwie mal so raustunneln irgendwie. Das könnten wir natürlich, das tun wir ja auch, überhaupt kein Problem. Nur in dem Fall geht es genau um die sogenannten Gastnetze, die das Haus anbietet. Aber das ist völlig unerheblich für die EU-Netzpolitik. Das ist ein reines Problem, hoffe ich, des Landtags. Und ich hoffe, das ist nicht das Problem der Landesregierung. Die entsprechende Anfrage läuft gerade. Du, ich habe jetzt die Weihnachtsstadt-Angstgeschichte Quick and Dirty auf die Bundeswebsite gestellt. Schau doch mal, ob es euch taucht. Wenn ihr bessere Grafik habt, könnt ihr das mal ja zuschicken, dann baue ich das mal ein. Eine Frage, warum ist das noch nicht, oder habe ich es übersehen, warum ist Weihnachten statt Angst nicht seit 4 Wochen ein Dauerthema? Weil wir keine Christen sind? Weil wir nächstes Jahr vielleicht dran denken, rechtzeitig damit anzufangen? Ja, Weihnachten ich weil das Twitter gelesen. Dieses Jahr. Also Weihnachten statt Angst ist dieses Jahr ein wenig, sagen wir, verpennt worden. Und dann doch nochmal kurzfristig aktiviert worden und auf den 22. gelegt worden. Das ist ja bislang immer am 4. Dezember gemacht worden, also schon lange im Voraus. Aber da hatten wir halt BBT und LPT und da ging es halt hier im LV irgendwie nicht und deswegen hat sich das halt aufgeschoben. Außerdem ist am 21. E-Weltuntergang in Anführungsstrichen, von daher zu spät. Kleiner Spaß. Hätte ich eine Anregung, vielleicht das Thema bundesweit da rauszunehmen und das vielleicht irgendwie anders zu schreiben. Also es ist ein bisschen blöd, bundesweit zu lesen, da macht nur einer mit. Selbst wenn 5 jetzt dazukommen, würde ich einfach sagen, es ist allgemein Piraten-Weihnachtsaktion, aber nicht irgendwie bundesweite Veranstaltung. Ja, es gibt halt bundesweit, also in kleineren Städten, ein paar Aktionen dazu. Ja. Wenn das in Frankfurt passiert und in Gießen und in Osnabrück und vielleicht noch in Hannover, dann ist es ja schon fast bundesweit relevant. Ja. Ich wollte auch gerade fragen, kriegen wir nicht noch eben auf die Kürze einen Infostand hin? Ich meine, da ist doch noch Zeitraum drin. Da ist ja also der Vorteil. Ich wollte noch sagen, der Vorteil an solchen kreativen Aktionen ist auch, dass man wirklich keine Menschenmassen braucht. Also das wirkt auch, wenn nur 3 oder 4 Leute mit einem Weihnachtsmannkostüm und einem Schild Weihnachten statt Angst, keine Angst vor Männern in Bärten in der Innenstadt stehen. Und das ist der Vorteil eben an solchen kreativen Aktionen. Und das sollte man auch nutzen, denn ja, kurzfristig große Menschenmassen mobilisieren ist ja immer erfahrungsgemäß schwierig. Aber wie gesagt, wenn es auch mit 3 Leuten wirkt, dann sollte man das einfach machen. Jupp, aber ich muss jetzt ins Bett. Wünsche euch eine schöne Nacht hier und danke nochmal an alle, die heute Abend mitgeholfen haben. Genau. Ich würde es noch ein letztes Mal versuchen, ein drittes Mal. Gibt es irgendjemanden, der mit den Themen, die er mir hier angesprochen hat, arbeiten möchte? Also mit der InfoSec Directive und mit IPRO3? Möchten schon, aber keinerlei Ressourcen, Markus. Ciao. Also gut, bei Bernd kann ich mir das vorstellen. Ich weiß ungefähr, was der macht. Also ich habe da Interesse dran. Aber wahrscheinlich auch erst nach Weihnachten. Also vorher wird es eng. Ich könnte in dem Zusammenhang mit dem, was wir halt heute in dem Hauptgespräch hatten, noch einfach mal kurz die entsprechenden Ansprechpartner auf allen Landesebenen zusammenfassen. Das, was jeder könnte. Und nichtsdestotrotz, weil ich habe mich ja auch eingelesen oder versuche es halt immer, was das angeht, EU-Thematik auch immer gerne. Genau, also ich glaube, ich werde es für Januar nochmal ansetzen, dass wir das nochmal kurz erklären, was da gemacht ist und worum es da geht. Ich werde versuchen, dass ich das PDF übersetze, also die Anleitung mit schönen Antworten, die ich mir hier gerne haben möchte. Und vielleicht kann man ja dann so eine Art Petitionsplattform aufbauen, um nicht auf diese EU-Plattform angewiesen zu sein, dass man einfach vielen Leuten mit wenig Klicks die Möglichkeit gibt, sich da zu beteiligen. So eine Art klicke hier, um deine Petition abzuschicken. Also da können wir auf jeden Fall in aller Ruhe auch im Laufe des Januars gemeinsam zusammenarbeiten. Da helfe ich dir gerne bei den Übersetzungen, egal ob aus dem Schwedischen oder Englischen, dem Schwenglischen. Entschuldigung. Grumpy, du legst so toll die Initiative. Du weißt, dass wir auch ganz viel hier machen. Also ich habe mich jetzt extra nicht gemeldet, weil ich es ganz toll fände, wenn halt jemand aus der Partei halt so die Verknüpfung, die Vermittlungsfunktion wäre. Wir stehen hier immer mit den Möglichkeiten, die wir haben, Dinge zu, weiß ich nicht, Dokumente zu besorgen oder irgendwas natürlich zur Verfügung, aber die Gesamtkommunikation zu koordinieren, da gibt es halt einfach keine Kapazität. Ja, also ich weiß, dass Hilfsangebote von MDLs, die sind immer so ein bisschen zweisteilig zu hören. Ich weiß, ihr könnt gerne Dinge koordinieren, ihr könnt auch gerne mal irgendwie Verknüpfungen herstellen oder Anträge in Landtagen einreichen. Aber großartig jetzt wieder viel Text zu wälzen und große Arbeit zu machen, ich glaube, dafür habt ihr nicht die Kapazitäten. Richtig, genau so sah ich das nämlich auch. Nur in diesem Zusammenhang möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich lustigerweise Zugriff auf andere Menschen habe, die mir da genauso helfen könnten. Und in diesem Fall handelt es sich um ein Kernthema. Und vor allen Dingen ist es halt so, dass die Klamotte haben, glaube ich, nicht wirklich viele Leute von uns vor Augen. Also was immer auf der Landesebene in der Hinsicht passiert, auch wenn ich jetzt selber ein gewählter Vertreter bin, würde ich jetzt mal fast vermuten, dass es in den anderen Sektoren hinten überfällt, auf der gesamten Bundesebene. Ja, ich würde mir da auch ein bisschen mehr Unterstützung auch, sage ich mal, von Seite der Vorstandschaften wünschen. Sei es nur so ein kleines Entgegenkommen, dass man zum Beispiel an solchen Terminen, wo sich doch einige Leute sehr viel Arbeit gemacht haben und viele Tage oder viele Mannstunden daran investiert haben, dieses Ding auf die Beine zu stellen, dass man dann nicht mal in der Lage ist, eine Buchversitzung zu verschieben. Ich finde das traurig. Ich kann gar nicht sagen, oder ich möchte gar nicht sagen, wie ich es wirklich finde. Und das ist eigentlich bezeichnend, dass man sich dann hier hinausredet und sagt, naja, es gibt immer mehr Überschneidungen, stimmt ja. Aber wenn wir jetzt schon mal anfangen, endlich wieder nach langer Zeit so ein Thema zu beackern, ich finde, dann sollte das auch in irgendeiner Art und Weise beachtet und honoriert werden. Und das wird halt einfach nicht gemacht. Ach nee, wir hatten ja heute eigentlich zu dem Termin nahezu keine Konkurrenz. Also der BUFO hat heute groß angekündigt, das Bundesbudget zu beschließen. Die zeitgleiche Sitzung des LAFO NRW ging um die Beschlüsse über das Budget für die Bundespartei und für die wahlkämpfenden LVs. Zeitgleich hatte auch der LAFO in Hessen seine Sitzung. Und Seko hat noch einen extra Termin gemacht, um mit Menschen über das Kollegium zu reden. Also eigentlich haben wir heute nur die Leute in den Netzpolitikraum gekriegt, die sich auch für das Thema interessieren. Und so sehe ich das auch, denn das war ja der ursprüngliche Sinn überhaupt, dass wir noch einmal, egal wie viele Leute heute zugehört haben, die Grundprinzipien auch auf EU-Ebene überhaupt auf das, wie soll ich sagen, Tableau zu bekommen. Denn einige von uns, manche sagen sogar schon viele, haben vielleicht auch bestimmte Aspekte in der Hinsicht vergessen. Denn wir haben auf der EU-Ebene im Augenblick nur zwei Kandidaten, gewählte Vertreter aus Schweden. Und wenn wir denen helfen können, dann gilt es, das zu fördern. Es kann auf jeden Fall nicht sein, dass wir mit unseren Informationen ständig auf Informationen von Netzpolitik.org oder sowas angewiesen sind, die ja reichlich aus dem Fundus der Grünen oder und der SPD schöpfen können. Und das müssen wir deutlich ändern. Und ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, da muss auch ein bisschen von Seiten der Vorstandschaften, also Ländervorstände, Bundesvorstände, ein bisschen mehr auf das Thema geachtet werden. Und da macht aber im Grunde genommen jeder nur sein Ding, legt seinen eigenen Schwerpunkt und versucht sein Ding durchzuziehen. Und ein bisschen mehr Berücksichtigung von solchen Themen, die man als Kernthemen bezeichnet, hätte ich mir gewünscht. Ich kann es nur mal wiederholen. Ich hoffe, dass es einer der Vorstände hört und sich dann auch zukünftig zu Herzen nimmt. Wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, in der Hinsicht, wieso die Vorstände, warum die Vorstände, denn es ging um eine EU-Ebene und auf der EU-Ebene haben wir nur zwei gewählte Vertreter. Das hat nichts mit Deutschland zu tun und der Rest, wir sind Piraten. Das heißt also, so wie sich die Schweden 2009 organisiert haben, könnten wir dies genauso tun. Dafür brauchen wir keine Vorstände. Verzeihung. Ja, es, genau. Es geht darum, ich hätte mir heute zum Beispiel deutlich mehr Zuhörer gewünscht. Ja? So sind uns mindestens, sage ich mal, 150 bis 180 Zuhörer durch die Lappen gegangen, die vielleicht eher reingekommen wären. Und das ist das, was ich meine, dass wir schon schauen müssen, dass wir auch innerhalb der Partei einfach mehr Leute erreichen. Und das machen wir nicht. Es reicht nicht, wenn wir von 35.000... Du kannst nicht erwarten, dass, weil man ein Thema macht, dass dann alle anderen ruhig sind. Wir sind 30.000 Mitglieder. Wir haben pro Tag, 80 Events. Also von Stammtischen über Vorstandssitzungen, über AG-Treffen. Du kannst dich eigentlich rund um die Uhr irgendwo mit Piraten treffen. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil ich hier ein Event mache, müssen alle anderen ruhig sein. Also das funktioniert nicht. Ich sag's ja nicht, dass alle ruhig sein sollen, wie du es ausgedrückt hast, sondern ich meine schon, dass man gewisse Schwerpunkte beachten könnte, wenn man wollte. Und das wäre möglich gewesen, ohne dass es wehtut. Und wir hätten auf den Schlag fast 200 Leute mehr gehabt. Also ich wüsste jetzt ganz ehrlich nicht, wo wir heute den Themenbereich in der großen Runde mit Amelia auf der EU-Ebene den Schwerpunktebereich verlassen haben können sollten. Das fällt mir echt schwer. Sorry. Mir geht's doch nur darum, dass wir hier mehr Zuhörer reinbekommen. Darum geht's mir. Kannst du das nächste Mal sicherlich besser organisieren, dann machst du einen Termin auf, wo nichts sonst ist. Ich würde doch mal an dieser Stelle daran erinnern, dass es auch wichtig ist, langfristig, wir haben ja auch viele Mitglieder, die jetzt vielleicht nicht wegen Netzpolitik oder Datenschutz zu den Piraten gestoßen ist, was auch vollkommen legitim ist. Aber ich denke, es ist wichtig, auch langfristig innerhalb der Piratenpartei da diese Diskussion möglichst weit zu führen. Also über Datenschutz vielleicht nicht nur in der AG Datenschutz zu sprechen, sondern vielleicht zwischendurch beim Info oder beim Stammtisch mal eine Diskussionsrunde zum Thema Netzpolitik zu machen. Und zwar auf so einer Diskussionsebene, dass auch Leute mitreden können und die noch nicht sich vielleicht ein paar Jahre mit dem Thema auseinandersetzen oder die noch nicht für die Sache so sehr brennen, denn wir müssen auch lernen, neue Mitglieder für unsere Belange oder für unsere Themen, die uns im Bereich Netzpolitik bewegen, zu begeistern, denn da können wir auch, sag ich mal, das proben, was wir in der Breite der Gesellschaft fordern oder uns wünschen. Und so eine Infoveranstaltung zwischendurch zum Thema Netzpolitik auf dem lokalen Stammtisch oder mal eine kleine Diskussionsrunde, wünsche ich mir einfach, dass es viel öfter mal stattfindet. Und da kann jeder Einzelne, der vielleicht hier mithört, der vielleicht was mitgenommen hat, gleich beim nächsten Stammtisch anfangen und vielleicht mal erzählen, was machen unsere Abgeordneten im Landtag zum jeweiligen Thema oder was passiert auf EU-Ebene oder was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu und warum ist das für uns wichtig und warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Ja, also da gebe ich Katha auf jeden Fall recht, dass wir auch unsere Basis mitnehmen müssen. Also gerade das, was sozusagen an Piraten jetzt neu dazugekommen ist, die müssen wir teilweise einfach auch ein bisschen schulen, was so unsere Kernthemen angeht. Damit ist halt nicht jeder groß geworden. Jetzt auch im Blick auf nächstes Jahr würde ich auch gerne solche Treffen schon ein wenig langfristiger planen, dass wir so eine Art Vortagsreihe für den Bundestagswahlkampf hinkriegen, dass wir dann über den Sommer regelmäßig Events haben zu solchen Kernthemen wie Netzpolitik. Aber ich denke, das können wir dann mit der AG Netzpolitik noch ausmachen, dass wir dann wieder versuchen, Abgeordnete einzuladen oder wenn Abgeordnete ein Anliegen haben, ein Thema, wo sie gerade dran sind, dann können sie auch gerne auf uns zukommen und dann versuchen wir da irgendwie ein Event draus zu machen. Das ist in allen möglichen Themengebieten geplant da an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für die Mitarbeit der MDLs, die hier ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, dass wir das in den anderen Themengebieten genauso hinbekommen. Und dann hatten wir trotz allem ein recht gutes Start-Event für so eine Reihe. Was das angeht, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ist, wir werden ja sozusagen morgen sehen, wie gut es wirklich angekommen ist. Denn ich glaube, morgen kommt ja ein ganz besonderer anderer Gast aus einem ganz anderen Bereich. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob man die beiden Events vergleichen kann. Also zum einen ist morgen nochmal Donnerstag, wo halt sonst keine anderen Events stattfinden, also keine drei Landesvorstandssitzungen, keine Bufo-Sitzung und keine Sitzung zum Thema Frankfurter Kollegium. Ich denke, die werden einfach unsere Hörerzahlen um Faktor 4 oder 5 ein bisschen toppen, aber das ist ja nicht wirklich schlimm. Also wenn wir jetzt hier heute 100 oder 150 Leute gehabt haben, dann bin ich damit auch ganz zufrieden. Umso wichtiger, finden wir eigentlich genügend Leute, dass wir wirklich die bestimmten, redaktionell das Ganze nochmal grob zusammengefasst bekommen? Ja, wir werden noch eine PM auf Bundesebene dazu schreiben und das nochmal zusammenfassen. An der PM arbeite ich gerade. Ah, super. Ich wusste, es macht jemand. Und was ich bei solchen Events auch immer gut finde, ist Vorlaufzeit. So ein bisschen braucht man auch, um so das Thema über sämtliche Kanäle einfach mal rauszuhauen und seine ganzen Follower, Freunde und sonst was in sämtlichen komischen Netzwerken mal darauf aufmerksam zu machen. Und beim vierten Mal guckt vielleicht jemand mal in seinen Terminkalender, ob er überhaupt an dem Abend zu Hause ist. Wenn ich darf. Bookspreet, auch wenn ich das heute Abend erst dann explizit wirklich so kundgetan habe, ich hatte schon, glaube ich, die Nummer vor über 2 Wochen oder so angekündigt, als ich gefragt wurde, ob ich hier so ein bisschen mitmoderieren könnte. Und da hatte ich das auch schon mal so kundgetan, dass ich da ein bisschen Probleme sehe. Aber ich weiß, auch auf den Landeslisten, auch auf den Bundeslisten, unsere interne Kommunikation ist definitiv nach wie vor und wird sie auch höchstwahrscheinlich immer bleiben, ausbaufähig. Genau, aber wir können ja auch problemlos in Zukunft das ein bisschen langfristiger planen. war ja auch eins der Anliegen mit dem Event, gerade Strukturen, die sowas ermöglichen, leichter zu bauen, wo man halt leicht den Kontakt zu dem in dem Gebiet arbeitenden MDL, zu dem in dem Gebiet arbeitenden AG und da Kontaktpunkte auch herstellt. Genau, vor allem es gibt ja auch AGs, die sich ein wenig überschneiden. Es gab ja zum Beispiel die AG Transparenz auf Bundesebene. Und weil die nicht wirklich funktioniert hat, hatten wir dann die AG Innenpolitik gegründet. Die ist dann irgendwie von so Polizeigegnern überrannt worden. Dann gab es die NRW Innenpolitik AG, die ganz gut arbeitet. Und dann gab es jetzt in letzter Zeit halt dieses Revival der AG Netzpolitik. In dem Fall muss ich direkt gegenfragen. Auf Bundesebene KIMI ist hier, Orange Bay ist hier, AG Transparenz überrannt, Patrick sehe ich hier, Bugspriet. Habe ich hier jetzt irgendwas verpasst? Verzeihung? Ja, ich meinte die AG Innenpolitik. Also die AG Innenpolitik auf Bundesebene, die gab es mal eine Zeit lang, aber dann gab es halt nur Leute, die irgendwie jetzt über die Polizei lästern wollten und sich nicht mit so Überwachungskram und Datenschutz beschäftigen wollten. Und dann bin ich da raus und dann ist es wohl auch irgendwie recht kurze Zeit danach irgendwie zusammengebrochen. Es gibt den Arbeitskreis Innenpolitik NRW. Da mangelt es aber auch an Beteiligung. Also da sind 4, 5 aktive Leute, unter anderem auch Orange Bay und Christian Nissen. Und ein paar andere. Ja, dabei müssten wir eigentlich Innenpolitik auch jetzt im Hinblick auf nächstes Jahr ein bisschen bündeln. Alles, was so von Transparenz, Open Data, Open Government rüber hin zu Sicherheitspolitik geht. Ja, wir haben da uns jetzt die letzte Zeit mit diesem Sicherheitspapier von der DFL beschäftigt und haben Fan-Hearings im Landtag organisiert mit Fan-Vertretern und den Vertretern von den, wie heißt's? Ultras. Ja, genau. Das ist auch nicht an mir vorbeigegangen. Das habe ich durchaus gesehen. In Niedersachsen haben wir auch zum Thema Fanrechte einen extra Flyer erstellt und im Wahlkampf wollen wir auch... Das war ich. Ja. Den Flyer bitte. Ach ja, danke. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache, weil ich glaube, auch mit dem Thema befasst sich einfach auch kaum jemand, weil meistens halt zu Unrecht Fans halt so ein bisschen in eine gewisse Ecke gedrängt werden. Und ich finde, das ist aber ein Thema, das wir halt unbedingt anfassen müssen, denn ja, Grundrechtseinschränkungen werden ja meistens an denen gebrochen, die sich nicht wehren können. Und das sind halt meistens Gruppen, die sonst von politischen Parteien vernachlässigt werden. Und das sind in diesem Fall halt ja ganz konkret Fußballfans, die genauso wenig durchleuchtet und durchsucht werden wollen ohne Anlass. Und genau da möchte ich ganz kurz einsetzen und fragen, weil ich hörte gerade neben einer Person aus Niedersachsen eine Menge NRWler, Alios, der dummerweise auch aus Münster kommt, hat der Bufo das jetzt ungefähr mitbekommen? Mist, ich erwische immer die Momente, wo gerade mal das Mikro aus ist oder jemand halt nicht am Platz ist. Sorry. Er ist dann anwesend, aber nicht präsent. Ne? Ja, sind bloß seine Anwesenheit, das Basisblicken lässt. Alias. Das ist mir jetzt echt peinlich, als zweiter Moderator des heutigen Abends irgendwie genau darüber zu stolpern. Also demzufolge nach sollten wir alle überlegen, wie wir halt dieses Thema bundesweit innerhalb der Partei weiter vorangetrieben bekommen. Und zwar nicht nur auf die Fanbasis, Fußball, wie auch immer, sondern halt prinzipiell, wo ist Innenpolitik, wo ist Außenpolitik in konkreten Anträgen in diesem Fall. Weil der Vorstand reagiert ja halt in der Regel nur auf konkrete Anträge oder halt auf Informationsveranstaltungen hinzuweisen oder hinweisen zu lassen, dass wir da, weil ich glaube, falsch ist es nicht, noch deutlich mehr Zuhörer generieren, wie Harry das halt gerade eben vor 10 Minuten halt so vorgeschlagen hat. Genau, also der Anlaufpunkt dafür, der ist ja schon definiert Und zwar ist das Programm der Piratenpartei im Wiki. Und zwar so, dass man das dort ergänzen kann, dass man es erweitern kann, dass man Links zu Pads einfügt und dass man im Pad einfach reinschreibt, wir treffen uns dann und dann. Und dann unterhält man sich zum Thema Innenpolitik und schreibt dann Programmanträge. Es ist also durchaus so, dass wir jetzt in den nächsten 2-3 Monaten uns zusammensetzen sollten und zum Thema Innenpolitik ein Programm entwickeln sollten. Das heißt, wer Interesse daran hat, jetzt sollten wir irgendwie einen Treffpunkt ausmachen, wann man sich treffen könnte oder wie man miteinander in Kontakt bleibt, damit es jetzt nicht auseinanderbricht. Was haltet ihr für ein geeignetes Mittel? Irgendeine Mailingliste oder ein Mumble-Treffen irgendwann? Mach doch ein Mumble-Treffen mit Fanvertretern. Nee, es ging, glaube ich, um das gesamte Thema und nicht nur um Fußball. Da hängt noch ein ganzes Stück mehr dran, weil gerade im großen Bereich Innenpolitik ist ja die Bandbreite der Überwachungsmöglichkeiten der jeweiligen Bundesländer, nehmen wir Sachsen-Anhalt oder wie ich neuerdings sage Syrien, Ägypten, in Bezug auf die Abschaltung der Mobilfunkkommunikation oder halt ähnlich wie Rheinland-Pfalz, das jetzt auch schon im Pol G drinstehen hat oder auch nicht, weil so 100% sicher ist es halt auch nicht. Das sind halt alles so Klamotten, die müssten wir mal so langsam ein bisschen zusammenziehen. Also so ein Bundestreffen in der Hinsicht wäre gar nicht so schlecht. Nur wie wir das machen, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich würde sagen, wir haben die... ich würde es gerne versuchen, wir nehmen die Mailingliste der AG Innenpolitik auf der Bundesebene und verabreden da einen neuen Mumble-Termin im nächsten Jahr. Oder ich werde ihn einfach diktatorisch festsetzen und auf irgendeinen Wochentag legen, der kein Mittwoch ist. Wenn ich jetzt sagen würde, sowas wie der 10.1. Das ist ein Donnerstag. Das wäre ein Termin, da könnte man sich im Mumble treffen und gucken, welche Teile man eventuell bearbeiten möchte. Ich finde ja die Höflichkeit aller anderen Gäste in diesem Kanal sehr bemerkenswert. Also ich würde sagen, mach. Ja, also ich verhalte das Schweigen als Zustimmung, auch wenn ich hier eigentlich schon sehe, dass viele Leute nicht mehr am Rechner sind oder AFK. Deswegen gibt es halt hier im Mumble öfter mal den Trend, dass Leute dann den Channel wechseln, um zu gucken, wer noch hinterherzieht und wer schon dann woanders bleibt. Also die Kräfte für eine AG Innenpolitik auf Bundesebene zu bündeln, wünsche ich mir schon länger, weil ich halt auch gerade in NRW feststelle, dass da zwar Ressourcen sind, die Leute aber jetzt nicht unbedingt regelmäßig kommen und wir immer so ein bisschen die Schwierigkeiten haben, die Treffen auch wirklich weiterzuführen, weil halt immer mal wieder Leute ausfallen. Und wenn du so eine AG hast, wo bundesweit Leute kommen, kannst du es halt einfach besser organisieren, auch mal hier Aufgaben verteilen und mehr abdecken, mehr austauschen. Vielleicht kann man da auf den in anderen Ländern gucken, wo AKs sind und die vielleicht zusammenlegen. Ja, genau. Also ich denke, man muss auch auf jeden Fall auch auf andere AKs und AGs zusammenarbeiten. Innenpolitik umfasst zum Beispiel auch das Thema Integration, Migration. Und wir haben da zum Beispiel in Hessen einen recht guten Arbeitskreis Asyl und Flucht, die sich auch mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Das gehört natürlich auch alles dazu. Es gibt eine recht gute AG, die sich um Katastrophenschutz kümmert. Das ist ja auch alles Inneres. Das müsste man halt dann versuchen zu integrieren in ein gemeinsames innenpolitisches Programm auf Bundesebene. Und weil das halt alles so breit gefächert ist, was wahnsinnig viele Leute, glaube ich, gar nicht verstehen, wäre ich dafür, ganz böse, das Ding Kollegium Innenpolitik zu nennen, damit wir möglichst viele Zuhörer von erster Sekunde an erhalten. Okay, da bin ich dabei, das mache ich auf. Ich will nicht nirgendwo arbeiten, wo das Wort Kollegium drin vorkommt, Entschuldigung. Dann bist du halt der Hausmeister, okay? Du kennst Grumpys Humor nicht, glaube ich. Der hat keinen Humor. Ich habe aber noch mal eine andere Frage. Machen wir noch was mit Netzpolitik oder soll ich die Aufzeichnung mal beenden? Ach stimmt, wir überschneiden uns. Wir sind länger beendet. Das ist Kaimi. Der lässt mal laufen. Ja, ich lasse das immer laufen. Ich lasse es auch bis morgen um 6 laufen. Dann hört sich das nur wahrscheinlich keiner an. Nee, wenn noch jemand was zum Thema hat, dann können wir das ja gerne noch machen. Ich glaube, das ist mehr Smalltalk, oder? Ich habe noch was zum Thema, nur ist die Frage, ob hier genügend Interessenten sind. Ich hatte letztens in der AG Europa und in der AG Netzpolitik vorgeschlagen, unter dem Banner der AG Europa eine Squad oder eine Projektgruppe zu gründen, die sich Europäische Netzpolitik nennt, und hatte gehofft, jetzt im Anschluss an diese Podiumsdiskussion ein paar interessierte Leute da mit reinzuholen. Allerdings war eben das Problem, dass ich zwischenzeitlich noch auf die Landesvorstandssitzung von NRW musste. Was voll und ganz. Ich würde im Rahmen der AG Netzpolitik eine Subgruppe bilden, die sich jetzt auch um die Themen kümmert, die Amelia hier ja, vorgeschlagen hat. Und das können wir damit kombinieren. Genau, das hatte ich halt in der AG Netzpolitik angesprochen, nur da war eben nicht so viel los. Und in der AG Europa, die haben halt sofort gesagt, klar, hier kannst du gerne machen, wir haben sowieso schon mehrere Squads, kannst du auf die Wiki-Seite packen und so weiter. Ja, und dann habe ich halt abgewartet, ob sich irgendwer bei mir meldet, und es kam aber nichts. Da gebe ich dir in der Enttäuschung sogar recht, auch wenn ich selber nicht mit dabei war. Denn das Problem ist, glaube ich, mittlerweile manchmal, wenn wir so Klamotten aufmachen, auch wenn wir sie bundesweit aufmachen, passiert es immer wie folgt. Sehr viele Menschen orientieren sich eher lokal oder semi-lokal, das heißt also auf ihrer jeweiligen Hierarchieebene. Und eine Europageschichte auf deutscher Ebene, die es zu betreuen gilt, dafür müssen wir zusehen, dass wir möglichst schnell viel mehr Werbung machen, denn das ist die Form des Lobbyismus, was heute Abend Amelie auch angesprochen hatte. Wenn wir das nicht featuren, fördern, pushen, dann werden wir eh überrannt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß. Ich bin ja auf europäischer Ebene sehr aktiv und sehe das halt. Und als KI meinte so, hey, guck mal, wir haben noch gar keine AG-Netzpolitik, und wir beide so uns angucken und sagen, ja, dann lass uns die doch gründen, dachte ich, irgendwie passt das dann eben zusammen. Also das sind halt beides Themen, die wichtig sind. Einmal, weil Europa vor der Tür steht und es ein super wichtiges Thema ist. Und zum anderen, weil Netzpolitik eben unsere Kernthemen sind. Also wüsste nicht, was besser passt da, um da uns selber zu erweitern und über uns hinauszuwachsen. Es fällt mir gerade sehr schwer, den Mund zu halten, weil ich gebe dir voll und ganz recht. Ja, ich bleib dran, ich nerv alle, und irgendwann habe ich dann mal ein paar Leutchen zusammen und kriegen wir was auf die Beine gestellt. Ich dachte halt erstmal so an einen kleinen Antrag für einen Bundesparteitag, um das Europaprogramm ein wenig zu erweitern, oder das Netzpolitikprogramm. Ich weiß nicht, habt ihr schon was von der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm gehört oder noch nicht? Ja, es gibt da mehrere Initiativen. Es hat da wohl auch von Amelia da die Idee gegeben, sich teilweise mit anderen Fraktionen zu tun oder unabhängig. Nee, ich habe das auf das Wahlprogramm bezogen, also auf den BPT 13.1. Nee, da weiß ich nichts von. Du meinst Schulterschluss 2.0. Ach so, ja, da könnte man dann mal gucken, ob es da. Aber dafür musst du ja natürlich erstmal was haben. Ja, das ist ja nicht das Problem, da was zu haben. Moment, habe ich auch nicht? Was? Also, es gab auf dem letzten BPT gab es mehrere AGs, die haben sich zusammengetan und haben einen Schulterschluss gebildet. Ja, und dann haben halt irgendwie verschiedene AGs einen Antrag eingereicht, der eigentlich aus mehreren Anträgen bestanden hat. Das war der PA 188. Und jetzt ist im Wiki das gesamte Bundesprogramm und jeder kann es ergänzen. Und die Idee ist, dass man im Februar ein Lime-Survey durchführt über verschiedene Anträge. Und die Anträge, die eine besonders hohe Zustimmung haben, die könnte man ja eventuell in einem gemeinsamen Rumpfantrag sammeln und gemeinsam abstimmen. Dann muss man nicht irgendwie über 50 Anträge einzeln debattieren, die alle irgendwie eine 90-prozentige Zustimmung genießen. Das heißt also, es gibt die AG, Entschuldigung. Ich halte den Mund. Es gibt die AG Schulterschluss, die auch regelmäßige Mumble-Treffen hier macht, in der sich dann auch die Interessierten der einzelnen AGs zusammentun und diskutieren, inwieweit sie überhaupt zusammenfinden könnten. Nee, Bugspeed, das hat aber nichts mit dem Verfahren zu tun. Also diese Gruppe, die macht halt was, aber das ist halt von dem Verfahren getrennt. Okay. Zum anderen, wir haben im Moment noch gar kein europapolitisches Programm und müssten für die Europawahl noch ein komplett neues Programm formulieren. Ja, ich würde mir halt so ein, zwei Absätze aus dem Wahlprogramm nehmen und die eventuell um so ein paar Passagen erweitern auf Europa bezogen, weil das halt alles immer auf Bund bezogen ist. Ich weiß gar nicht, ob das dann explizit in den neuen Part von Europa Außenpolitik ist ja getrennt jetzt neu im Bundesprogramm, ob das dann explizit ins Europaprogramm muss, sag ich mal. Okay. Also halten wir fest, am 10.01. treffen wir uns jetzt wegen den iPred und Infosoc-Geschichten und für das Thema Innenpolitik wollen wir uns wann treffen? Das war doch spätestens einen Monat später, allerspätestens im Februar. Nee, ich würde das schon Anfang Januar machen, weil wir schon bis Mitte Februar einen ungefähren Antrag zusammen haben sollten. Da gebe ich dir recht. Ja, das meine ich damit, weil das Lime wahrscheinlich am 15.02. getriggert wird. Wäre ja eigentlich auch fast spätestens zur Hälfte des Monats anzusetzen. 15., 17., irgendwas in der Ecke. Schaffen wir es vielleicht auch schon am 4., das ist ein Freitag, also der 4.1. Da würde ich mich sofort rausziehen müssen, weil da bin ich noch längst im Ausland. Dumm, da gibt es so komische Tage, die heißen irgendwie Feiertage. Ja, genau. Okay, also die Woche darauf, das wäre dann ab dem 7., ab dem Montag. Ich gehe dann davon aus, dass du am 7. von deinem Urlaub zurück bist, oder? Ich bin völlig unwichtig. Der Witz ist doch der, wie kriegen wir möglichst viele andere motiviert, einfach mitzumachen? Ja gut, also der Hinweis auf Urlaub war ja schon mal gut. Also würde ich sagen, wir nehmen halt die 2. Januarwoche. Dann haben wir halt am 10. das eine Treffen. Können wir am 9.1. das andere Treffen machen? Also nicht am 9. habe ich das Patenttreffen, aber es ist auch ähnlich. Du Parlamentarier, los sag, wann? 9. und 10. Also machen wir am 9. Das Thema Innenpolitik und am 10. das Thema europäische Netzpolitik. Ich schaue gerade in die Liste der Leute, die noch hier sind, neben Drachenrose, Orange Bay, Bugspeed, Paki natürlich, alle, die jetzt hier zuhören, die gehört haben, am 9. und am 10. finden wirklich für die großen Bereiche Innenpolitik, Europapolitik Dinge statt. Würdet ihr bitte so lieb sein, das einfach zu verbreiten? Das wäre so weltendgenial. Davon bräuchten wir mehr. 9., 10., 1. Hier auf Mumble, wie viel Uhr? Ich würde sagen 20 Uhr oder 19 Uhr. Also halt in der Woche, da würde ich halt schon eher sagen, irgendwie 20 Uhr. Das ist für die meisten Leute eher machbar als 19 Uhr. Mittwoch und Donnerstag. Also Mittwoch ist AG Europa, Donnerstag ist nix. Ja, es ist immer irgendwas. Also ich habe auch jeden Wochentag habe ich eigentlich immer auch eine Veranstaltung hier lokal in meinem Ort. Ja, AG Europa ist relativ offen, was neue Initiativen angeht. Also da könnte man eventuell mal mit den Koordinatoren sprechen, da sowas wie eine AG-Schulterschluss vorzuschlagen. Es hat ja immer mal wieder auch diese Koordinatorenkonferenz gegeben, die es wohl jetzt auch wieder geben soll. Sowas in der Art halt auf kleiner Ebene mit 2, 3 AGs, wenn wir die AG innen wieder neu gründen und das mit der AG-Netz noch verbinden, dann könnte ich ja eventuell diese Idee mit der Squad sogar fallen lassen und sagen, komm, wir tun es alle zusammen und überlegen uns da was. Ja, also wir haben fürs eine würde ich jetzt halt einfach die Mailingliste AG-Innenpolitik nutzen und für das andere einfach die AG-Netzpolitik. Ich glaube, da bin ich sogar AG-Innen. Jetzt können wir uns natürlich noch drüber streiten, weil wir uns dann auch mit dem Thema Urheberrecht auseinandersetzen müssten und der AG-Urheberrecht das Thema abstreitig machen müssen. Ist nicht nötig. Oder zu unserer Info, die AG-Netzpolitik trifft sich auf dem 29C3, falls da noch jemand von euch ist. Ich weiß ja nicht, ob ich da bin, ich glaube schon. Aber ich habe da sowieso so viele Termine. Wenn ich da noch zur Netzpolitik gehe, dann mache ich da nichts anderes mehr. Echt? Ich mache nichts anderes mehr. Ja, hallo? Wie denn auch? Also ich komme auf C3 komme ich nie, aber ich bin die letzten 3 Jahre nicht dazu gekommen, Vorträge anzugucken. Ja? Immer nur Hinterzimmer, kuscheln. Nee, ich habe immer so an Projekttischen gesessen. Was ich super finde, wäre, wenn die Treffen nochmal 2 Tage vorher oder irgendwie sowas über die Mailingliste angekündigt werden, nicht eine Stunde vorher. Ja, ich hätte es auch beinahe verschlafen, weil ich es mir für Donnerstag in den Kalender reingeschrieben hatte, ich Schussel. Okay, ja klar. Also Erinnerungen gibt es dann halt eine Woche vorher, 2 Tage vorher und eine Stunde vorher. Und zwar über die Mailinglisten Innenpolitik, Netzpolitik und NRW-Innenpolitik. Noch eine? Es wäre jetzt sehr unfair, NRW in der Hinsicht irgendwie besonders herauszustellen, weil wir reden immer noch davon, dass wir eigentlich uns heute ursprünglich getroffen haben, EU-Netzpolitik zu machen. Das heißt, wir müssten eigentlich zusehen, dass wir einen anderen Kanal bekommen, mit dem wir möglichst schnell möglichst viele Leute mobilisiert und informiert bekommen. Demzufolge nach wäre es jetzt unfair, jetzt hinzugehen und zu sagen NRW. Verzeihung, muss ich als NRWler einfach noch eben sagen. Okay, also wenn wir sagen, das ist europäische Netzpolitik, dann würdest du mit mir übereinstimmen, dass das auch im Rahmen der AG-Netzpolitik passieren kann, ja? Da würde ich einen Kniefall machen. Okay, also wir benutzen die Mailingliste der AG-Netzpolitik und wir benutzen den Mumble-Raum der AG-Netzpolitik. Wir könnten dafür auch noch schnell einen AK-Netzpolitik NRW gründen. Also wenn wir noch einen anderen AK gründen möchten, ja, oder irgendwas anderes. Toll. Dann haben wir jetzt gleich innerhalb von 30 Sekunden einen weiteren Mumble-Raum und eine neue Mailingliste. Das müsst ihr jetzt bloß sagen. Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Kaimi, halt die Klappe. Wollte ich gerade sagen, oder schmeiß Kaimi raus, aber ich liebe ihn. So weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber wir brauchen keinen AK-Netzpolitik im Moment in Nordrhein-Westfalen. Entschuldigung, wenn ich das einfach so sage. Ich sehe, der Kaimi nimmt immer noch auf, ja? Ja, natürlich. Wir können jetzt auch Schluss machen langsam, dann bräuchten wir eine kleine Abmoderation. Also wenn du dummes Gesülz willst, dann musst du halt wieder in den Spelunken-Cast kommen. Gut, dann mache ich jetzt das mit der Abmoderation. Wir sind fertig und keine Netzpolitik mehr für heute. Gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.